Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Pünktlich wie immer. Überpünktlich. 18 Uhr sind die Affen anfangen. Ich dachte, das wäre der Strickkurs. Was ist los? So. Hallo. Wir häkeln uns unser eigenes Narrativ. Mal rechts an links anfallen lassen. Ja, aber ist das nicht dann die Mitte, die du fallen lässt? Hm? Wenn du rechts einnimmst und links ein und einen fallen lässt. Ich auch. Ich glaube, da hat man in der Mitte aber ein Loch, oder wie ist das? Nee. Gehäkelter Kulturmarxismus. Ich kenne das auch im Stricken, da ist das so, glaube ich. Wer ist denn Ricky Gervais? Der hat doch nichts Gehäkeltes an, ne? Nee. Aber ich sehe gleich auch schon, guck mal, der hat eindeutig ein Bier in der Hand und unten drunter steht Foto bei Paul Drinkwater. So nicht. So nicht. Das Wassergetränk. Ja, der Ricky Gervais hat die Golden Globes moderiert, die gerade stattgefunden haben. Bitte? Zum fünften Mal. Genau, zum fünften Mal. Und ja, kommen wir gleich noch zu. Erstmal, ich meine, Ricky Gervais ist ja, denke ich mal, allgemein bekannt, allgemein Comedian. Sehr groß geworden ist er mit der britischen Version von Office. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das amerikanische das Original war oder das britische. Nee, britische, das von ihm ist das Original. Britische war Original, ne? Ja. Das russische war das Original, aber das wurde niemals ausgestrahlt. Das findet heutzutage immer noch täglich statt. Das halt doch, das gab doch die Serie, das Politbüro. Tja, da waren keine Witze erlaubt. Ja, und ja, also ich kann ja vielleicht sagen, ich persönlich finde den jetzt nicht so lustig, aber ich fand diese Aktion, die er hier gebracht hat, sehr gut. Er hat nämlich einen sehr, sehr kontroversen Monolog am Anfang der Sendung gehalten, wo er über das komplette Business und über das Publikum, also das Filmbusiness, es geht ja um Kinofilme, und über die anwesenden Personen halt hinweggezogen ist. Auf eine komödiantische Art und Weise, aber mit wirklich harten Themen. Ne? Einerseits von der Aufspaltung der Industrie, dass immer mehr nach China verkauft wird, dass das alte Filmgeschäft da niederliegt und dass die Schauspieler und die Produzenten ihre Seelen verkaufen an Konzerne wie Apple, die jetzt auch ihre eigenen Streaming-Services machen. Ne? Und auf der einen Seite sind sie immer sehr woke und machen sehr viel Virtual Signaling und wollen besonders sozial sein. Aber wenn dann diese Unternehmen, die ja etwas zweifelhafte Arbeitspraktiken im Ausland anwenden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dann verkaufen die denen ihre Seele. Und dann gibt es ja einige Kinderpornografie-Skandale, die in Hollywood gerade die Runde machen, die aber nicht es in die Tagespresse schaffen. Ja? Und dann hat er natürlich auch noch einen Epstein-Witz gemacht. Ja, ja. Und das Zitat, was halt überall gebracht wurde, ist, dass er gesagt hat, mit Hinblick auf das, was ich vorher gesagt habe, dass sie ihre Seele verkaufen an diese herzlosen Konzerne wie Apple und sonst was, dass sie bitte hochkommen sollen, ihren Preis entgegennehmen sollen und nicht so tun sollen, als ob sie irgendwem was erzählen könnten von irgendwas. Und das, ja, er hat das ja noch ein bisschen pointierter gesagt. Er hat ja gesagt, kommt nicht hier rauf und missbraucht das für politische Reden, weil ihr seid nicht in der Position, um die Menschen über das Leben zu belehren. Ihr wisst nichts über das Leben. Die meisten von euch waren weniger in der Schule als Greta Thunberg. Genau. Er hat den also richtig, richtig eingeschenkt. Ja, aber da, der Satz, der davor kam, der wurde nirgendwo zitiert, aber den fand ich eigentlich noch krasser. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? Ja, also das. Wenn ISIS ein Fernseh-Streaming-Service machen würde, würden alle im Publikum würden sofort ihre Seele auch an die verkaufen. Und daraufhin kam halt dieses Zitat natürlich, ja. Ja, er hat das ja auch eingeleitet mit dem, dass Apple jetzt so eine tolle Serie, Apple hat so ein tolles Drama gemacht über die Abgründe des Menschseins. Und es ist selber eine Firma, die Sweatshops in China, also in China haben, irgendwelche Kinderarbeit und Unterdrückung durch Arbeit. Den Epstein-Witz fand ich auch sehr schön, den hat er schön eingebaut, auch vor allem, fand ich. Er hat dann gesagt, oh, die Scheiße hier dauert 3 Stunden, diese Award-Show. In der Zeit könnte man die gesamte erste Staffel von seiner aktuellen Serie gucken. Da geht es um einen Mann, der sich umbringen will, weil seine Frau Krebs hat. Und ach, fällt ihm ein, aber es gibt jetzt eine zweite Staffel, also hat er sich ja offensichtlich wohl nicht umgebracht. Genau wie Jeffrey Epstein. Und da ging ein Raunen durch diesen Saal voller Gwyneth Paltrows, Brad Pitts und Martin Scorsese. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich nichts für, das ist euer Kumpel gewesen. Ja? Einige von euch müssen... Das ganze Transkript ist hier in dem Artikel auch drin. Und da kann man auch immer lesen, er sagt immer, ja, shut up, halt zum Publikum. Ja, ihr wisst ganz genau, dass ich recht habe, shut up. Ja, und shut up, I know he's your friend und solche Sachen. Ja, einige von euch mussten dieses Mal mit einem eigenen Flugzeug hierher fliegen, so in Anspielung auf dieses, ich weiß nicht mehr, wie seine Fluglinie Pedo Airlines da hieß von Epstein. Aber ja, also der hat den richtig, richtig einen Scheitel gezogen, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Mhm. Also auch wenn du das Virtual Signaling zu kritisieren, wäre nicht genug gewesen, denke ich mal. Also vorneweg noch da zu sagen, was sie denn selber falsch machen, das war vielleicht nicht schlecht, ja. Und auch halt die Ideenlosigkeit von Hollywood. Das, also er sagt, das Kino stirbt, es geht niemand mehr ins Kino und ist ja auch kein Wunder bei den ganzen Sequels und Reboots und die heutigen Leute, die irgendwie früher mussten sie Schauspielern können, heute müssen sie halt Muskeln haben und ordentlich Steroide nehmen. Ja. Und dann guckt er so zur Seite und sagt, haben wir einen Award für den am besten durchtrainierten Junkie heute Abend? Nee, haben wir nicht. Okay. Also, und halt, ja. Ja, und jetzt hat er irgendwie angeblich gesagt, er hätte da einen Grund für gehabt, oder was? Why he roasted. Reveals why he roasted. Ja, hoffentlich hat er einen Grund dafür. Ich glaube, der ist ja auch auf Twitter, das sagt er ja am Anfang auch, er wundert sich, dass er überhaupt den Scheiß noch moderieren darf. Andere Leute werden für ihre Tweets irgendwie deplatformt, er nicht. Und ich glaube, er hat einfach keinen Bock mehr. Also das ist ja auch jemand, wenn du sowas wie The Office geschrieben hast und er hat ja noch ein paar andere Sachen gemacht, dann hast du dein Schäfchen im Trocknen und dann brauchst du dich. Es müssten eigentlich viel mehr... Aua! Mammon! Was? Mammon, du streichelst da schon wieder irgendwie dein Mikrofon oder so. Es hat gerade geknistert ohne Ende. Was mich halt wundert, ist, dass nicht mehr von diesen Leuten seinem Beispiel folgen, weil die haben alle ihr Schäfchen im Trocknen. Mhm. Auch ein Brad Pitt könnte ohne weiteres sagen, leck mich am Arsch, dann kriege ich halt keine Rollen mehr. Ich bin in die dritte Generation meiner Kinder, die müssen nicht arbeiten gehen. Das ist völlig egal. Ich könnte jetzt auch einfach mal sagen, hört auf mit der Woken-Scheiße, weil das ist alles verlogen. Ja, was ja, der für eine Einstellung hat. Ne? Also, ja, ich habe ihn jetzt nur als Beispiel genommen, aber es gibt genug finanziell halt unabhängige Leute. Ne? Das kommt vielleicht auch noch dazu. Der ist halt Engländer und deswegen ja auch so ein bisschen ein Outsider da in der Gruppe auf jeden Fall, ja. Und also was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann von ihm, ist die Ricky Gervais Show. Ist sehr lustig. Gibt es leider nur 3 Staffeln von. Das waren so Gespräche, die er mal als Podcast gemacht hat. War auch ganz lange Zeit irgendwie der meistgehörte Podcast überhaupt auf der Welt. Weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber... Das wurde mal dann animiert, also diese Gespräche, die er da geführt hat mit dem... Mit dem Pinkerton, oder wie der hieß. Ja genau, Kyle Pilkington. Das Pilting, ist so ein ja, Kumpel genau. Von ihm aus seiner Radiozeit, der damals der Produzent von seiner Radiosendung war und der ja hat so ein bisschen interessante Sicht auf die Welt, sagen wir es mal so. Und ist sehr lustig auf jeden Fall. Und, ja, und wer einen Twitter-Account hat, kann ihm auch... bedenkenlos folgen. Genau, was ich auch sehr empfehlen kann, ist der Film The Invention of Lying. Den gab es auch ist auch in Deutschland erschienen, aber irgendwie hat man da ganz wenig von gesehen und das spielt quasi in einer fiktiven Welt, in der die Leute nie das Lügen gelernt haben und Ricky Gervais ist quasi sein Charakter, den er sich selbst geschrieben hat, also ist auch von ihm geschrieben, der Film. Ist halt der erste dann in dieser Welt, der quasi das Lügen lernt und das führt dann auch zu sehr lustigen Situationen. Auf jeden Fall ist es ein sehr witziger und auch ein nachdenklich machender Film, kann ich auch sehr empfehlen. Wie viele schwarze Frauen gibt es denn da? Weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht viele. Nee, der ist ja nicht gut, nee. Gucke ich den nicht, nein. Ja, darauf hat er ja auch abgehoben. Er hat gesagt, er wollte eigentlich ein Segment machen, wo die Toten des Jahres geehrt werden, wie das bei so Awardshows ist. Und dann hat er sich die Liste angeguckt, hat gesagt, nee, das sind ja nur Weiße. Und nee. Ja, das fand ich auch sehr gut. Nicht, wenn er auf der Brücke ist. Ja? Not on my watch. Ja, er hat das auch schon mehrfach in irgendwelchen Interviews gesagt, dass er sich schon viel Gedanken macht über diese Provokationen, die er so rauslässt. Und bei so einem Witz, da merkt man das halt auch. Ne? Also der wird sich sicherlich gedacht haben, wie er das aufs Korn nehmen kann, ohne dass er hinterher der Arsch ist. Ne? Und mit diesem Witz sagte er quasi, es sind nicht genug Schwarze gestorben. Und ja, das kann man ihm ja wohl kaum ankreiden. Und den einzigen Witz, wo er auf der Bühne zumindest gesagt hat, oh nee, den kann ich nicht machen, der war über Cats, die Musical-Verfilmung. Und er hat gesagt, dass Dame Judi Dench, die da auch mitspielt, dass die halt diesen Film verteidigt hat, weil es halt einfach ihrem Naturell entspricht, sich auf den Boden zu setzen, das Bein in die Luft zu heben und sich die Pussy zu lecken. Hairball. Also, ich glaube, das war das Arschloch. Es war ja weggepiept. Das war ja so eine klassische amerikanische Live-Übertragung mit 3 Minuten Vorlauf, wo man das Fuck Off oder Fuck Shut the Fuck Up am Ende und das mit der Judi Dench waren dann weggeschnitten. Ja, und ich glaube, ich meine zu wissen, warum sie ihn immer wiederholen für diese Sendung, und zwar, weil die Einschaltquoten halt immer, wenn er das gemacht hat, halt sehr gut waren. Und das wird der Grund sein. Also. Aber ich glaube, die Golden Globes macht er nicht mehr. Ja, wer weiß. Also ich glaube, er hatte bei vorherigen auch schon gesagt, das wäre das letzte Mal, dass er es macht. Ich glaube nicht, dass sich was dadurch ändert, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weniger Virtual Signaling also machen diverse demnächst. Leute, die das kommentiert haben, haben sich ja halt versprochen, dass dieser generelle Trend in Hollywood halt zum ja, für diesen ganzen politischen Krempel jetzt halt mal langsam ein bisschen abebben sollte, weil die brauchen natürlich immer eine Weile, bis so ein Film oder so eine Serie fertig produziert ist, und deswegen verzieht sich dann das halt alles so ein bisschen, und es kann jetzt halt sein, dass wenn sie jetzt halt eben merken, dass es nicht so gut ankommt, dass sie dann jetzt mal langsam aufhören mit dem Scheiß. Ne? Das ist in Deutschland auch so ähnlich, teilweise bei ARD. Die hatten ja so viele Sachen bei DGTO in Auftrag gegeben, nämlich die Schnulzen-Filme. Und die laufen eben immer noch, weil sie noch nicht alles abgezeigt haben. Ja. Ne, abgesendet haben. Ja, es dauert eine Weile. Ne? Also halt von, wenn solche Sachen aufkommen, bis sie es dann fertig haben und dann wieder, wenn es dann irgendwie abebbt. Ja. Ja, toi, toi, toi. Ja, letzte Woche haben wir den New Guy kennengelernt. Das war ja diese sympathische Figur, die eigentlich als unsympathische Figur von so einem Webcomic geplant war. Ach, ja. Und dieser Account hier findet das aber nicht so gut, dass die Leute jetzt also so Fans von dem New Guy sind. Und sagt hier, das wäre so wie eine alte Südstaatenfrau, die sagt, bless your little heart. Und das wäre eine der gemeinsten passiv-aggressiven Dinge, die es gibt. Wieso das denn? Ja, der Nerdschool-Typ, der monitort auch immer den Gamergate-Hashtag und schreibt dann Leute an und sagt, hahaha, you're monitoring the Gamergate-Hashtag, hope is static. Ist ja immer wieder lustig. Ja, der hat ja auch irgendwo noch geschrieben, dass der New Guy, hier haben wir auch noch mal ein Bild von ihm, dass der ja wohl ein Rassist gewesen wäre. Fand ich auch ein Rassist. Und woran genau hat ja, er das festgemacht, an einem vierbildrigen Comic, wo es nicht um Race geht? Ich denke mal, weil er weiß ist. Ach so, und eine Glatze hat. Sehr lustig fand ich, oben schreibt er sogar noch jemanden an und sagt ihm irgendwie, "Don't you didn't fool me here. Sorry, nobody is fooled. Cultist." Cultist. Manche Leute fliegen in den Umgang. Ja, weil der Typ heißt auch Cultist. Character is a saint, ist nicht zu glauben. Ey. Ach so, okay, der Typ heißt auch Cultist, okay, aber... Ich finde ihn hier gut, der geschrieben hat, bless you little heart. Aber gut, mit einem Kreuz oder Amerika-Fahne und einem Weihnachtsmann, das ist schon sehr provozierend. Ah, Sascha Lobo. Nee, das ist nicht Sascha Lobo. Das doch, Penal ist Altmaier verkleidet. Nein, was ist das? Das ist Sascha Lobo. Das ist der Lobo. Winter, okay. Das ist Achim Winter, genau. Das ist eine kleine Erinnerung von mir. Das ist nämlich ein bisschen alt, dieses hier. Und ich habe das jetzt nochmal wieder rausgekramt, weil wir hatten ja diese große Umweltsau-Kontroverse, wo es ja jetzt im Nachgang immer geheißen hat, so, ja, das waren halt die Rechten, die haben das orchestriert und die haben dafür gesorgt, dass das gelöscht wurde und das muss man durchschauen, das ist das rechte Netzwerk und wenn so eine Sendung da irgendwie gelöscht wird, dann haben die Rechten gewonnen und das ist dann, das gefährdet die Freiheit der Kunst und der Satire und des Journalismus und von allem und die ganze Gesellschaft geht in den Arsch. Und dieses hier, das war, wenn ihr euch noch erinnert, ich glaube 2016 oder so, hatten wir auch damals schon in unserer Sendung behandelt. Da hatte sich nämlich der Herr Winter hier drüber lustig gemacht über diese schwammigen Voraussetzungen für Hate Speech, die die Amadeo-Antonio-Stiftung aufstellt. Also so Sachen wie wir und die sagen und sowas. Und das die war ein, die ist furchtbar. Das ja, war, da war das sich auf jeden Fall mutiert, ja. Das war ein satirischer Beitrag, der dann gelöscht wurde. Und zwar da nicht, weil sich irgendwie ein paar hundert Leute irgendwie gemeldet hätten oder meinetwegen 50 oder ich weiß gar nicht, wie viele sich da jetzt wegen dem Umweltsau-Ding gemeldet haben. Also was, wo sich kein Mensch drüber aufgeregt hat, nur so ein paar Aktivisten halt. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung. Aber fair. Dass sie da irgendwie als übertrieben dargestellt werden, meines Erachtens nach vollkommen zu Recht. Und also die Darstellung vollkommen zu Recht, nicht, dass sie sich drüber aufregen. Und das ist damals dann auch ziemlich schnell verschwunden, dieser satirische Beitrag von dem Herrn Winter. Und hier haben wir halt einen Beitrag von der Taz, warum das auch alles gemein und falsch ist und so. Mit dem Dings, weil ja die Amadeo-Antonio-Stiftung ja nur gegen rechts kämpft und so. Also es ist quasi der gleiche Krempel halt mit vertauschten Rollen und da merkt man halt mal wieder so die alte Weisheit, es gibt halt keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ne? Das ist wirklich. Du Tatz musst es auch noch verteidigen. Ja. Was bei diesen Leuten halt eben das Standardding halt ist. Keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Wir erinnern uns auch alle noch an den Herrn Steimle von MDR, den wir vor ein paar Sendungen hatten, der seine Zusammenarbeit mit dem MDR aufgekündigt bekommen hat. Und ja, oder die Feministensendung von Hart aber fair, die gelöscht wurde aus der Mediathek. Die wiederholt werden muss. Wurde dann wiederholt, ja, ja. Aber die erste ist trotzdem gelöscht worden. Naja, die hatten die ja nur wiederholt, weil die erste gelöscht wurde. Das war ja so eine Reaktion darauf, dass sie dann gesagt haben, jetzt reden wir nochmal darüber, warum die jetzt gelöscht werden soll, ja. Und das hier ist ein nicer Long Read zum Thema Postmodern Neo-Marxism und the Social Justice Left von Jordan B. Peterson, wobei Peterson eigentlich nur genannt wird, ist ein bisschen clickbaity. Der Artikel funktioniert wunderbar, ohne über den Peterson selber groß zu sprechen. Er wird halt nur rangenommen, weil er halt eine einflussreiche Persönlichkeit ist. Und der Jonathan Church, der den Artikel geschrieben hat, der hat einige gute Artikel geschrieben. Manche von denen haben wir hier auch schon anbeworben. Und ich würde euch einfach ans Herz legen, den Artikel zu lesen. Also mir hat das sehr gefallen. Hat auch viele interessante Follow-up-Links. Also wenn ihr mal einen langweiligen Nachmittag haben wollt und über die postmodernen Wurzeln von der heutigen Linken nachrecherchieren wollt, dann ist das ein guter Artikel zum Einsteigen. Ich glaube, also, es gibt auch auf Deutsch eine Kolumne von ihm, die dann irgendwie übersetzt wird von jemand, keine Ahnung. Wie auf einer Seite, ach gut, oder war Tichy, ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Von Jonathan Gut. Nee, von Jonathan Peter, von John Peterson. Ach gut, ja. Ja, aber ach gut, ja. Ja, und weil wir eben von altem Zeug von der Amadeo-Antonio-Stiftung gesprochen haben, sind wir auch hier gleich wieder up to date. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Broschüre, in dem der Kindergartenmitarbeiter vor rechten Eltern gewarnt wurden, wo man die rechten Kinder an den Zöpfen erkennt und daran, dass sie Sport machen. Ja, ich glaube, es werden nur von Kindern mit Zöpfen gemalt. Ja, und jetzt haben wir hier, jetzt ist die nächste Stufe der Eskalation offensichtlich da, laut Spiegel, Kinder, die den Hitlergruß zeigen oder Flüchtlingskinder beleidigen. Oft stecken dahinter die Eltern. Fachleute geben Antworten. Kinder, die Nazi-Symbole malen, Kinder, die vom Volkstod reden, Kinder, die nicht mit Asylanten spielen wollen oder andere Kinder mit Behinderung für weniger wert halten. Es ist bei mir eine Zeit lang her, dass ich im Kindergarten war. Ihr seid ja alle jünger als ich, vielleicht könnt ihr euch besser erinnern, aber habt ihr solche Diskussionen im Kindergarten mit euren Peers geführt? Nee. Ja, ich schon gestern. Gearbeitet. Ich bin immer noch im Kindergarten. Gaga. Kinder sind normalerweise nicht rassistisch, aber die können das natürlich beigebracht bekommen. Ja, aber was sind das? Also jetzt mal abgesehen davon, dass die Eltern Nazis sind, sind die doof? Weil ich meine, du indoktrinierst doch dein Kind nicht, dass es irgendwo hingeht und da politische Arbeit macht. Also das finde ich. Die Kinder haben auch Spaß daran, die Betreuer zu ärgern. Aber so gezielt im Kindergarten eigentlich auch noch nicht. Also sind ja, vor allem, was bedeutet Kinder, die den Hitlergruß zeigen? Also Kinder, die Hand heben oder wie? Im Alltag kann das zum Beispiel heißen, dass ein kleiner Junge seine Freunde in der Kita dazu auffordert, mit ihnen Vergasen zu spielen, Chris. Okay, also sind wir gerade auf der Ebene, dass Kinder seltsame Sachen und Konzepte einfach erwähnen und sagen, hier, damit meinen sie das. So, Kinder sind auch in bestimmten Entwicklungsstadien erstmal auf der Ebene, dass sie mit Konzepten, die sie schon mal gehört haben, einfach mal rumspielen und experimentieren. Und nur weil ein Kind ein Wort sagt, heißt es nicht, dass es halt genau das meint, was du darunter verstehst. Ich meine, du kannst einem Kind beibringen, sie heil zu sagen, kannst genauso einem Hund beibringen, sie heil zu irgendwo so die rechte Pfote da zu heben. Heißt nicht, dass der Hund jetzt ein Nazi ist. Was soll denn das jetzt, Mann? Ja, du kannst die Kinder nicht erklären, die werden weniger wert, die anderen Leute oder so, die Behinderten oder sonst was. Und ja, Kinder glauben das erstmal. Um fair zu bleiben, im Artikel gibt es auch eine Unterüberschrift, moralisieren ist kontraproduktiv. Also. Ja, okay. Ja. Aber ich finde es halt auch, Neonazis im Kindergarten seien zwar kein Massenphänomen, aber in einigen Regionen Sachsens häufen sich Anmeldungen von Kindern in Kitas, deren Eltern als Rechte bekannt sind. Teilweise treten sie dort sogar in Gruppen auf. Sie bringen sich ein, übernehmen Putzdienste und bestehen als Begleitung für Ausflüge bereit. Doch bald werde beispielsweise darüber diskutiert, ob Bilder mit schwarzen Kindern nicht von der Wand verschwinden oder mehr alte deutsche Kinderlieder gesungen werden sollten. Das hört sich für mich so sehr nach Paulanergarten an. Ich meine, so, wieso macht man da jetzt so ein großes Fass auf? Ich verstehe ja schon, okay, da gibt es vielleicht, selbst wenn es keine Paulaner sind, richtig so Grund zur Sorge. Aber wieso geht man dann nicht mit dieser Sorge weiter und trägt sie weiter und sagt dann hier, guck mal hier, Probleme mit Religion, religiösen Ideologien in Kitas, wenn Kinder irgendwo religiös werden. Ja? Kinder, die religiöse Bräuche und Sprüche sagen, ja, so oft stecken dahinter die Eltern. Wie können Erzieher und Erzieher damit umgehen hier? Fachleute geben Antwort. So, das wär auch ein Text, den ich irgendwo auch feiern würde, wenn das da heißen würde, hier, wie kann man da mehr Säkularisierung reinbringen, mehr Laizismus so. Ja, aber du kannst ja jedes Kind dem jetzt ja Rassisten erziehen, aber ist ja dann eigentlich auch egal, welches Kind das dann ist, ob das jetzt ein deutsches ist oder ein anderes. Ja klar, ja. Ja, natürlich. Ja, da geht es ja um Ideologie, wie gesagt, ja. Ja. Ja, und dann kommt am Ende noch die, also es gibt, wie der Abel schon gesagt hat, so ein paar Sachen, belehren und moralisieren ist kontraproduktiv. Außerdem sollten Erzieherinnen keine voreiligen Schlüsse aus dem Verhalten von Kindern ziehen und rechtsextreme Eltern vermuten, wo gar keine sind. Das finde ich ja schon mal in Ordnung. Ja. Und dann kommt die Bombe, die platzt, nämlich, dass die Frau, die sie hier interviewen, die gleiche ist, die auch den Amadeo Antonio Ratgeber geschrieben hat oder mitgeschrieben hat. Ganz überraschend. Und dann wird natürlich nochmal dieses Narrativ hervorgeholt, dass die Rechten damals dagegen eine Kampagne gefahren haben, gegen diesen Ratgeber, wie die Rechten das ja immer machen. Wissen wir ja inzwischen. Die haben da ja ihr Netzwerk und dann, wenn sowas riechen, kommen die sofort aus ihren Löchern. Wenn das immer so klappen würde, wie wir behaupten, dann müssten eigentlich schon alle recht sein. Ne? Müssten eigentlich schon 100% haben oder so, die AfD. Ne? Mann. Ja. Ja, passt also auf, wo ihr eure Kinder hinbringt. Also das Problem ist ja nicht, dass sie da diese Frau da interviewen, die das Ding gemacht hat, sondern dass halt der so eine Autorität zugesprochen wird, weißt du? Also das ist so das Problem daran. Ich habe auch gefragt, was hat die denn für eine Expertise bezüglich Kinder oder Kitas oder so? Ja, eben, ja. Wenn es einfach nur so ein Obdachloser wäre, der genau dasselbe sagen würde, würde ihm da halt irgendwo nicht mehr Leute glauben, weil ist ja keine Autorität so. Wenn du da eine Meinung und eine Autoritätsperson hinstellen, die haben verschiedene Positionen, dann wird der Laie halt eher der Autorität glauben. Also die, hier die steht wird einfach nur Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule. Okay. Ja, und die wird als Expertin rumgereicht, einfach nur, weil sie schon mal da war. Ja, das eben. Reicht so, schon als Expertin als Gegenposition. Dann tun wir die einfach mal mit rein, dann haben wir ein balanciertes Ding, cool. Aber das, ach, meine Güte, ja, es ist balanciert. Es ist besser mit Experten umzugehen als ohne, aber es ist keine Expertin, Mann. Und außerdem ist es ein Appeal to Authority, wenn man hingeht und sagt, ja, Experten haben aber behauptet hier. Man müsste genau schauen, was sie denn behaupten und ob das stimmt. Mann. Schaut euch die Quellen an, okay? Das will ich euch sagen. Nein, schaut euch Philipp die TED-Log Political Judgment an. Die meisten Experten haben keine Ahnung. Ja, und deswegen schaut euch die Technologie an, Mann. Schaut euch die Quellen an. Aber haben denn die Experten Ahnung? Ja, haben sie, okay? Die kommen aus Expertenfamilien. Das ist ja so eine ewige Kette von Experten, die anderen Experten die Meinung sagen. Zu weit davon wegkommen. Ich wollte auch noch mal was sagen zu dieser Umweltsauer-Geschichte. Da gab es nämlich noch eine kleine Entwicklung. Das hatte ich jetzt hier nicht mit aufgenommen. Es gab von ZAPP das Medienmagazin so einen Beitrag jetzt die Woche über und da hatten sie noch gezeigt, dass quasi dieses Lied ursprünglich für eine andere Sendung gemacht war, die auch irgendwas mit Satire im Namen hatte. Und das war da damals eingesungen von einem erwachsenen Mann. Ich denke mal, dass sie sich wahrscheinlich dann im Nachgang gedacht haben, ja, das war doch jetzt, also der Kontext war halt irgendwie, dass sie da in dieser Sendung meinten, so die Kinder, die sind jetzt ganz aufmerksam und die verraten dann bald ihre Familienmitglieder irgendwie, wenn die sich nicht umweltgerecht verhalten und dann kam halt irgendwie so in die Hotline, wo sie dann anrufen und dann halt dieses Lied dann irgendwie singen, halt von wegen, meine Oma ist eine Umweltsau. Und das hat er halt ein Mann gesungen, ein Erwachsener, und die werden sich sicherlich im Nachgang irgendwie gedacht haben, ja, wir haben noch diesen Kinderchor, wäre doch irgendwie lustig, wenn die das nochmal singen. Und so ist das dann wahrscheinlich zustande gekommen. Also. Ja, ich finde es aber auch in Ordnung, dass, also, wie soll man sagen, dass auch einmal mit Kontext und einmal ohne Kontext ist dann auch die Reaktion unterschiedlich ist. Ja, sicherlich, aber das halt nur dazu nochmal so, wie das dann halt wirklich gewesen wäre. Und ich glaube auch, dass das vor ein paar Jahren oder so auch nie im Leben so ein Riesending gewesen wäre. Aber mittlerweile ist halt öffentlicher Rundfunk und so, die ist halt angespannt, das Verhältnis der Leute das dazu. Das ne? einmal, und man hätte, also man hätte schon erkennen können, dass Klamauk ist im Prinzip, aber ja. Wenn man eben aufgebracht hat, wenn man schon so eine Stimmung hat, dann nicht so. Ne? Ja, voll gut, das freut mich. Voll gut. Mehr Geld gegen rechten Hass, ja. Opferrechte, Bedrohung. Ja, das Bundesjustizministerium fördert jetzt auch. Das ist schön, dann haben wir neben Demokratie leben wenigstens noch sowas wie eine Notfallreißleine, falls der Kampf gegen rechts mal zu wenig Geld hat. Konkret. Ja, warte, aber das würde doch bedeuten, dass der Kampf gegen rechts nicht effektiv genug ist. Ja, natürlich. Der kann nie effektiv genug sein. Solange noch ein Mensch, der rechte Gedanken denkt, auf dieser Welt ist, da haben wir nicht genug gekämpft. Aber warte, dann ist es doch Sisyphos-Arbeit, oder? Das ist ja wie, wenn man hingeht und sagt, ich werde jetzt die ganze Welt desinfizieren. Nein, du tust einfach die Definition ausweiten, wenn der Kampf am Ende ist. Tust du die vielleicht ist es auch Sisyphos-Arbeit, das ist der andere immer wieder weg. Süßfußarbeit. Ja, gut, das ist ja, sehen wir ja, wie bisher war nur die AfD klar rechts, jetzt ist die FDP langsam auch klar rechts. Also wir schauen mal, was drauf. Ja, das ist ja, was ich meine, weißt du, so du hörst halt, wenn es um diese Statistiken da geht, immer, dass hier Nazis auf dem Vormarsch, überall brennt der Reichstag jetzt und dann gleichzeitig aber hier mehr Geld gegen rechten Hass und wir haben so diese ganzen Initiativen. Das heißt, entweder sind die Nazis halt einfach so hart und so subversiv, dass man ihnen nicht hinterherkommt, aber sie trotzdem bemessen kann und trotzdem sagen kann, hier, da können wir was gegen machen. So, aber gleichzeitig so, was denn jetzt? Was? Du unterschätzt die Wirkung von öffentlicher Förderung. Öffentliche Förderung ist wie Crack. Wenn du einmal öffentliche Förderung gekriegt hast, willst du die immer wieder. Und dann warte, wie Cracker? Crack. Und dann siehst du überall Nazis. Dann sind überall Nazis und es muss gekämpft werden, egal ob da wirklich welche sind oder nicht. Ja, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass ich einfach ein Muster sehe, wo keine sind. Und davon ja, aber solange du Geld dafür kriegst. Ineffizient. Ja, aber ich verstehe das doch nicht. Die Leute, die da so arbeiten und sich gegen Nazis einsetzen, sollten die das nicht alles kostenlos machen? Weil ich meine, Geld ist ja so, weißt du, die regen sich ja darüber auf, dass Geld gegeben wird an andere Leute und das ist sehr korrupt und so und unethisch, weil dann du gebiased bist. Ne? Warum akzeptieren die denn Geld dafür? Warum fordern die dann noch mehr Geld? Das ist ja wie wirklich, wenn ich merke, okay, hier, das, ich mache eine ehrliche Arbeit, ne? So, warum sollte ich dafür noch mehr Geld verlangen? Nee, Obex, du siehst das falsch. Das war früher mal so, dass Aktivisten das aus Idealismus und für die Sache gemacht haben. Aber heute im Zeitalter von Educate Yourself, Shitlord, kannst du ja wohl nicht erwarten, dass die People of Color für dich noch die Bildungsarbeit machen und dafür nichts kriegen, oder? Aber ich, das verstehe ich schon, aber ich kann doch nicht wirklich ernsthaft so ein People of Color sein und gleichzeitig dann denken, hier, Kapitalismuskritik, aber gib mir bitte Geld. Das macht doch keinen Sinn. Das ist ja nicht so, dass wir schon Leute mehr kriegen. Es wird dann mehr in der Breite gestreut, dass der Effekt größer ist. Aber das ist ja jetzt die Kohle offensichtlich, die das Familienministerium haben wollte und nicht gekriegt hat. Die kommt dann jetzt auch zum Justizministerium oder was? Ja, guck mal da. Das Bundesjustizministerium wolle einen bestehenden Härtefallfonds so erweitern, dass damit auch Betroffenen geholfen werden kann, die aufgrund von Morddrohungen umziehen oder andersweitig Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. Ist cool. Wow, okay. Dann werde ich einfach mal... Ich würde vorschlagen, einfach Morddrohungen. Ich bekomme Geld, das drängende Problem. Ich brauche, und wir teilen dann den Gewinn, okay? So. Ja, aber das geht nicht, weil die ersten Jahresraten schon an Sibyl Schick überwiesen worden sind. Für dich ist kein Geld mehr da. Ja, okay, aber wo ist denn das bitte dann nicht korrupt? Ich verstehe schon, dass das Shitposting ist gerade. Natürlich ist es korrupt. Das ist nicht korrupt, Mann. Das ist so einfach, was soll das? Ich habe verstanden, dass da die Einrichtungen teilweise eben Anträge stellen müssen für ihre Finanzierung, die ja über 1, 2, 3, 5 Jahre gehen, weiß ich nicht genau. Und konkret geht es hier um... Das müssen sie immer mit dem Thema verbinden und in dem Fall ist das Thema eben gegen rechts oder so. Und damit bringt man die Kohlen in nach Hause als Verein oder so in der Art. Konkret geht es in dem Fall um Hate Aid. Okay. Hate Aid soll in den nächsten... In den nächsten 3 Jahren mit 1 Million Euro aus dem Bundesjustizministerium gefördert werden. Das sind 333.000. Woher haben die das Geld? HateAid ist auch die NGO, die das E-Mail-Postfach von Luisa Neubauer verwaltet. Woher haben die diese Millionen und warum 1 Million da reinstecken? Was erhoffen die sich daraus? Also wo die herhaben, kann ich dir sagen, von den Bürgern. Ja, und wo haben die Bürger das her, ha? Die haben dafür gearbeitet. Und wo kommt das denn her? Die ganze Zeit immer so richtig dumm tun. Ja. Oh mein Gott, Alter. Zudem hat das Bundesjustizministerium gegenüber Report Mainz angekündigt, die Initiative Hate Aid über die nächsten 3 Jahre mit insgesamt mehr als 1 Million zu fördern. Könnt ihr bitte zusätzlich dazu oder stattdessen vielleicht eventuell Webseite thatsafespace.net besuchen. Einfach nur da mal 1 Euro jeden Monat da lassen. Wenn das jeder macht, ist da locker genug Geld da für Anwälte, die dann hingehen und sagen, das darf man nicht, okay? Aber es ist viel wichtiger, diese Seite zu unterstützen, thatsafespace.net statt HateAid, Mann. Alter, bitte. Oje, oje, Mann. Oje, oje. Oje, oje. Genau, oje, oje. Genau die richtige Überleitung. Oje. Nein. Wir sind kein Häkelverein. Wir machen radikale politische Kunst. Sagten die Leute, die Erde aus dem Holocaust Vernichtungslager mit Menschenresten verkauft haben, Alter. Nein, das waren Negativproben, Obex. Da waren keine Menschenreste. Negativ. Ganz sicher nicht. Ja, okay. Ganz sicher nicht. Philipp Ruch, Leiter des ZPS, Zentrum für politische Schönheit, ja, nur damit das klar ist, über Aktionen zum Holocaust, Aufträge aus der Geschichte und den Schulterschluss zwischen Konservatismus und Faschismus. Da habt ihr es zuerst gehört. Es gibt einen Schulterschluss zwischen Konservatismus und Faschismus. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nee, komm. Das ist Paulane hier. Ja, konkret geht es darum, dass ja mal wieder ein bisschen was los war am Mahnmal von der ZPS. Und zwar war der deutsch-israelische Schriftsteller Elia Havemann da mit ein paar Freunden und einem Vorschlaghammer und einer großen Säge. Aber leider wurde der Versuch, dieses Denkmal der Schande zu entfernen, von der Polizei vereitelt. fragt mich warum, weil eigentlich hätte die Stadt Berlin ja Geld sparen können. Sie behaupten ja seit Wochen, sie würden das Ding selber wegmachen, diese Stele, weil sie halt keine Bauerlaubnis hat etc. pp. Es passiert natürlich nichts, wie das in Berlin üblich ist. Jetzt versuchen Bürger, das in die Hand zu nehmen und irgendwie der Stadt Berlin da die Kosten zu sparen. Das ist auch wieder nicht richtig. Und dazu wird natürlich nicht der Elia Havemann eingeladen zu einem Interview, sondern der Typ vom ZBS, dieser Philipp Bruch, der hier mit, ihr seht den ja, wenn ihr das mit Bild guckt, den schwarz bemalten, mit dem schwarz bemalten Gesicht. Ja. Tja, der ist so über alle Konsequenzen erhaben, dass er sogar Blackface tragen kann, ohne es zu fürchten. Dass das passiert, was sonst passiert. Ja, also was ist das, Tagesspiegel, was fragt ihn? Anstelle der Aschevitrine befindet sich jetzt eine sogenannte Gedenksäule. Darauf steht der Schwur, den 410 vor Christus nach einem Putsch jeder Bürger von Athen schwören musste. Ich schwöre Tod durch Wort und Tat, Wahl und eigene Hand, wenn ich kann, jedem, der die Demokratie zerstört, steht dort. Ja, und auf diesen Spruch hat ihn jemand mit einem Vorschlaghammer eingehauen, weil er wohl geglaubt hat, die Asche seines Großvaters sei noch in der Säule. Er hat sie sogar aufgeschraubt, um nachzusehen. Wie? Wart ihr nicht die sich entschuldigt haben? Wart ihr nicht die gesagt haben, wir haben einen Fehler gemacht und so weiter und so fort? Jetzt pisst ihr jemanden an, der sich von eurem Ding so gestört fühlt und macht euch über ihn noch lustig? Das ist eure Solidarität? Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ihr seid mir unheimlich. Und ich habe eher das Gefühl, dass ihr Teil dieser Kraft seid, die die Demokratie zerstört. Mit eurem eigenen Schwur, vielleicht fangt ihr einfach damit an, euch einfach mal selbst eins in die Fresse zu hauen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Vielleicht merkt ihr dann irgendwann mal, dass ihr aufwachen muss. Warum hatten sie sich diesmal entschieden, um Entschuldigung zu bitten und umzudenken? Wir wollten aufwühlen, aber niemanden verletzen. Und das Letzte, was wir wollten, war ein Identitätsdiskurs. Leckt mich am Arsch, echt? Mein gesamtes künstlerisches und politisches Schaffen zielt darauf ab, Mensch zu sagen, von der Menschheit zu sprechen. Mir macht die Ethnisierung große Sorge, die Identarisierung unserer Debatten. Rederechtevergabe inklusive. Was meinen Sie damit? Die Juden, das war für viele nicht zuletzt eine Zuschreibung durch die Täter, die Nationalsozialisten. In den Tagebüchern aus den 20er Jahren, etwa bei Gabriel Terget oder Ruth Andreas Friedrich, findet sich noch das Erstaunen darüber, dass man plötzlich nicht mehr Deutsche sei. Ich finde diese Hegemonialdebatten widerlich. Da frage ich mich jetzt, wie ist er kein, ist er nicht auf dieser Social Justice Liste sozusagen, oder? Weil das, was er da sagt, ist ja auch eigentlich ein Teil unserer Kritik an dieser gesamten Pomo-Bubble, ne? Eigentlich schon. Hat mich gewundert, dass er da jetzt bin ich verwirrt. So eine Sichtweise drauf hat. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der nur ertrunkene Flüchtlinge sich für ertrunkene Flüchtlinge einsetzen oder Juden sich zum Holocaust äußern dürfen. Der Holocaust geht nicht nur alle Juden und alle Deutschen an, er geht uns alle an, egal was wir sind. Im Zentrum für politische Schönheit gibt es Juden. Sollen wir jetzt durchzählen, wer wie viele Angehörige verloren hat? Es gab auch in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der historischen Nazi-Partei in Deutschland, eine Gruppe von Juden, die durch die Straßen gelaufen sind und gesagt haben, nieder mit uns, nieder mit uns. Okay, die haben nur nicht realisiert, dass das dann wirklich so umgesetzt wird. Die haben ihre eigene Zerstörung eingeleitet. So, I mean, komm, so, das ist alles so, schwarz-weiß, aber das Bild ist grau, ich verstehe das nicht. Klaus-Peter Reisch, vieles ist mir zu linksradikal. Politische Agitation und radikale Aussagen bringen die Seenotrettung nicht weiter, sagt Kapitän Klaus-Peter Reisch. Er fährt nicht mehr für Missionen Lifeline aufs Meer. Ha, okay, interessant. Okay, wer hätte es gedacht, dass die Seenotrettung von Linksradikalen betrieben wird? Das ist wie, wenn du, keine Ahnung, zu einer Demo von der IB gehst und dir dann denkst, oh, die sind ja alle identitär. Oh, wie ist denn das passiert? Ich meine, die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, dass es nicht irgendwo Linksradikale wären, wären, wenn es eine False Flag Operation wäre von Konservativen, die dann sagen, so, wir sind so konservativ, niemand würde uns dahinter vermuten. Aber nee, Mann, das ist unwahrscheinlich. Das ist eine Verschwörungstheorie, deswegen ja. Aber wenn ich hier lese, das ist einer, also das ist, glaube ich, dieser Kapitän, der jetzt gerade freigesprochen worden ist. Ne? Hm. Ich denke schon, dass es sicher auch in dieser Seenotrettungsgeschichte Leute gibt, die da aus hehren Motiven hingegangen sind. Ne? Gesagt haben, okay, ich habe ein Kapitänspatent, ich kann ein Schiff befehligen, da unten ertrinken Leute, ich gehe da jetzt hin. Aber dass du dann auf die über die Dauer deines Engagements auch merkst, dass du in der Minderheit bist und dass Carola Rakete und ihre Freunde die Mehrheit sind, die irgendwie alle Grenzen aufschreien und deutsche Pässe für alle und sowas. Und dann hast du halt keinen Bock mehr drauf. Das kann ich schon durchaus glauben. Ich kann auch das ein Stück weit verstehen, dass die einfach so LMAO-Politik machen. Hauptsache, was fordern, was sich gut anhört, Konsequenzen, vollkommen egal. Also, kann ich schon nachvollziehen. Wenn du es nachvollziehen kannst, dann bist du einen Schritt näher dran, um ein Teil der Gruppe zu sein. Also musst du definitiv jetzt vernichtet werden. Capitalism cannot reform itself. A system that enslaves you cannot free you. Weep, du Bois. Ja, nein, danke. Das ist ja die Notorious B.I.G. Also W.E.B. Du Bois. Nein, der hat viel geschrieben. Er ist sehr einflussreich. Der wird sehr oft von den Critical Race Theory Leuten zitiert. Oh mein Gott, guck mal, das ist vom CIJ, CIJ da, das ist Center for Intersectional Justice. Genau. Intersektionale Gerechtigkeit, meine Güte, ich dachte, früher hätte man einfach nur gesagt, Menschenrechte, ja, gutes Ding, ja gut, komm, Menschenrechte. Zur Erinnerung, das Center for Intersectional Justice, trotz englischer Schrift, ist ein deutsches Ding. Wo das mit der Böll-Stiftung zusammenarbeitet von den Grünen und unter anderem auch mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zusammenarbeitet. Also etwas, was direkt dran ist eigentlich an unserer Bundesregierung, auf jeden Fall nicht weit weg. Und hier so ein Krempel halt eben schreibt, ne? Also Not Capitalism, decolonize now, Capitalism cannot reform itself, a system that enslaves you cannot free you, we are Sklaven. Weil wir alle Sklaven sind. Ja, genau, weil in Sklavenzeit war es ja auch sehr förderlich, die Sklaven lesen und schreiben konnten und Zugang zu freier Information hatten und sich entfalten konnten nach bestimmten Regeln. Ja, das ist natürlich Sklaverei. Ja, und auch, dass die Sklaven sich aussuchen konnten, wo sie arbeiten, für wen. Wir konnten ja auch bestimmen, wie viel Geld sie verdienen wollen oder ob sie überhaupt arbeiten gehen können oder wollen, wie sie ihr Leben gestalten wollen oder können. Ja, das ist absolut Sklaverei, genau, ja. No. By the way, deren Twitter-Handle ist CIJ Berlin, also @CIJ Berlin auf Twitter. Wenn ihr euch den Twitter-Account mal anschaut und mal schaut, wem die folgen, das ist auch ziemlich interessant. Okay. Den einen oder anderen Pomo-Bubble-Kandidaten werdet ihr wiedererkennen. Also. Guck mal, nicht mal die Bewertung, die sie da haben, so einfach 4,7 von 5 Sternen haben sie bekommen, ne? So von 12 Leuten, die es bewertet haben und 6.300 Leuten gefällt es. Also komm, Alter. Das sind wahrscheinlich 6.300 Leute, die das so wie ich lesen, um sich zu wundern, ja. Oder von der Böll-Stiftung. Ja, was ich dazu auch noch sagen wollte, halt, wo steht das geschrieben, ne? Das gab es ja mal, dieses schlaue Ding von wegen so, ja, das gibt ja der Text nicht her und Kulturmarxismus und so, ne? Aber ich sag mal, hier haben wir wieder so einen Fall von, ja, dieser Kapitalismus, der ist schon total schlecht auf jeden Fall, der hält uns hier alle in Ketten und... Ja, Fun Fact, sämtliche Formen von Sozialismus, Kommunismus und sonst was sind immer kapitalistisch, aber nicht jede Form von kapitalistischen Systemen sind automatisch sozialistisch. Oder kommunistisch. Also nur so, falls ihr wirkliche Alternativen sucht, solltet ihr nicht Sozialismus oder Kommunismus auswählen. Es sollte irgendwie Primitivismus sein oder Anarcho-Primitivismus, so, aber dann will keiner mitmachen. Intersectionality is the ultimate betrayal of women's rights. If your feminism is intersectional, it is certainly bullshit. The fact that women's experiences are not uniform is absurdly trivial insight to begin with and can be applied to struggle or group as we are multiple identities at once. This acknowledgement alone is not an analytical framework or a theory. Oh, okay, ja, gut, interessant. Auf jeden Fall. Genau, das ist hier die Sarah Hader von den Ex-Muslims of North America. Das ist so eine NGO in Amerika, die die Dame, ich glaube, auch mit gegründet hat. Aber auf jeden Fall ist sie da eine von den Chefs. Und ja, die hat halt eben hier, also das ist schon ein paar Tage alter Archive. Das hatte hier noch 600 Likes, mittlerweile hat das, glaube ich, über 2000. Das wurde sehr viel verteilt und die Dame hat auch ja jede Menge Kommentare da bekommen von Leuten halt, die diese Intersektionalitätstheorie für unglaublich wichtig und gut halten. Also man sollte es gleich nochmal erklären für die Leute, die uns noch nicht so lange zuhören. Intersektionalitätstheorie besagt halt eben, dass es gibt verschiedene Arten, wie die Leute unterdrückt sein können. Zum Beispiel halt, weil sie schwarz sind und weil sie Frauen sind und weil sie behindert sind. Und das gibt dann halt, jede von diesen Unterdrückungsarten ist halt so ein Kreis und da, wo sich diese Kreise dann überschneiden, das ist halt die, auf Englisch dann die Intersection und die Überschneidung halt auf Deutsch und daraus ergibt sich diese Intersektionalitätstheorie, die erfunden wurde von der Kimberly Crenshaw, die ich und der Abel von den Weltraumaffen letztes Jahr live und in Farbe in Berlin bei einer Veranstaltung gesehen haben. Hast du in Farbe extra gesagt, weil sie schwarz ist? Ja, genau. Und in farbig. Und noch so ein Sternchen dazu. In ihrem ersten Artikel, in dem sie die Intersektionalität sozusagen gecoint hat als Term, die Kimberly Crenshaw hat sie eine Fußnote, wo sie schreibt, I consider intersectionality a provisional concept linking contemporary politics with postmodern theory. Also es geht auf die Postmoderne als Philosophie zurück. Guck mal, und Intersektionalität funktioniert auch nur als ein Ergebnis vom Progressive Stack. Das bedeutet so viel wie, du hast hier deine progressiven Levels an Gruppen, ja. Die super Mainstream, nicht marginalisierten Gruppen im Westen sind so die weißen Männer, Heteros, Cis und so, ne? Dann geht's runter, da gibt's dann die Frauen, die weiß und hetero sind, dann gibt's die schwarzen Männer, die hetero sind, dann gibt's dann die schwarzen Frauen, die hetero sind, dann kannst du das selber auch für machen für sexuelle Orientierung, Gender und so weiter und dann noch neue Sachen erfinden, wie eben Gender. Es ist so bitte sehr, ja, so funktioniert Intersectionality. Ja, also niemand würde Intersektionalismus geil finden, wenn er nicht sich selbst als einen Helden darstellen könnte und alle anderen als die Unterdrücker. Ja. Der Hauptgrund, also das ist der Sinn dahinter. Der Hauptgrund, warum die Frau Hader das halt so schreibt, ist, weil ihr halt sicherlich viele Leute sagen, so nach dem Motto, ja, hier die muslimischen Frauen, die können ja kein Kopftuch tragen und so, und das haben wir häufiger mal auch in Deutschland, dass das so hingedreht wird, dass das ja irgendwie das größte Problem ist, was die halt haben, und das kommt ja halt auch dann von dieser Intersektionalitätstheorie dann wieder, dass man sagt, ja, die sind jetzt unterdrückt, weil sie Frauen sind, und dann sind sie nochmal unterdrückt, weil sie muslimische Frauen sind und da nicht ja, nicht Lehrer werden dürfen oder nicht Richter werden dürfen oder so, wenn sie ihr Kopftuch tragen. Und das ist natürlich sowas, was hier die Frau Hader ganz anders sieht als Ex-Moslem und halt eben, und da kommt halt dieser Kommentar her, dass sie sagt, dass das eigentlich ein Verrat an Frauenrechten ist. Ja, und außerdem das so ist mir sehen. Das, also es ist schon echt gut formuliert so, aber es ist mir, wenn ich das so anschaue, nicht hoch genug gegriffen. Man hätte auch hingehen können und eben, weil man sagt, Women's Rights are Human Rights, das, was ja auch stimmt so, könnte man auch genauso den Schluss folgern, dass Intersektionalität eben auch gegen Menschenrechte widerspricht. So, das ist auch absolut korrekt. Ja. Rather frequently I encounter believers who assume that I must not have read their holy book, then claim that I do not understand their ideology or know anything about its history. Lately I've been having the same experience with intersectionalists. Maddening. Ja, so. Ja, das war dann irgendwie 2-3 Tage später oder so. Was hier auch auffällt ist, dass sie ihren Namen geändert hat in Sarah White Woman Hader. Ja. Weil das liegt halt daran, weil diverse Leute, als sie ihr dann gemeint haben, also von den Intersektionalen, so nach dem Motto, du redest ja wie eine weiße Frau, weiße Frau, weiße Frau. So, als ob das eine Beleidigung halt wäre. Und deswegen hat sie sich das da in ihren Namen dann reingeschrieben. Und natürlich auch in Anführungsstrichen, weil das ja nur ein Quote ist von anderen Leuten halt, ja. Ja, was sie halt schreibt, um es nochmal auf Deutsch zu sagen, ist halt, dass sie das als Ex-Moslem halt auch immer wieder hat, dass die Leute sagen so, ja, du hast einfach den Koran nicht verstanden und deswegen hast du was gegen den Islam. Und ja, deswegen verstehst du den halt nicht, den Islam. Und jetzt hat sie das halt so, dass diese Intersektionellen jetzt auch sagen, so, ja, du hast es einfach nur noch nicht dich genug damit beschäftigt und deswegen hast du noch nicht verstanden, was der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Und Ja, deswegen. aber das Problem mit solcher Art von Argumentation ist halt, wenn das wirklich nur so unbegründet ist auf weiteren Tatsachen ist, dass man genauso das auch den Leuten zurücksagen könnte. So, ihr habt euch nicht hart genug mit euren eigenen Themen beschäftigt, sonst wärt ihr auf meiner Seite. Das bringt niemanden weiter. Und deswegen ist das auch keine Taktik, die Leute verwenden, um jemanden wirklich im Diskurs weiterzubringen. Es geht einfach nur darum, die Leute von sich wegzupushen, damit sie mal weggehen oder sich selbst darüber zu profilieren, dass man sagt, hier, ein Non-Believer und ich habe dich jetzt erkannt und jetzt wirst du ausgestoßen. Haha, und ich bin ja so toll, weil ich mit dir noch geredet habe. Haha. Hoho, hihi. Ja. Kannst du ein bisschen runterscrollen? Dankeschön. So, genau, sie hat halt so einen Thread verfasst, so einen Faden geschrieben. It is of course possible that my argument is so bad that it is reasonable to conclude that I haven't done the reading. But there are some other possibilities, aren't there? Perhaps you don't understand my argument. Perhaps you haven't done the reading. I had the most painful experience at a dinner a while back, now burned into my mind. In a rather heated argument about elitism and education, my dinner companion expressed her frustration at blue-collar Turkish feminists. It is so obvious that they haven't even read Spivak. The arrogance was so brutal, it was clear to me that first, she herself hadn't read Spivak, but who can blame her? It's torture. Secondly, she was convinced, she was convinced it was impossible to read Spivak and not come through a believer, with the right politics. Thirdly, she thought reading the proper academic literature was a requirement for meaningful participation in social movements. Proper is, of course, defined by educated people with the right credentials. And if you disagree, you just need to read more under their guidance. Und das ist genau der Fehler hinter No True Scotsman, Appeal to Authority, yada, yada, yada, yada. Ist der so, ist eine coole Frau. Wenn ich könnte, würde ich dir auf Twitter folgen. Bitte folgt der, die ist toll. Tech, wir haben mit der Influencerin gesprochen, die auf TikTok vor einem Weltkrieg warnte und jetzt angegriffen wird. Viele alte Männer schreiben mir, die sterben. Ja, ich Ja, weiß nicht. Achso, hast du das auch eingereicht? Dann sprich. ich wollte eigentlich dazu nur gesagt haben, dass jetzt im Prinzip doch eigentlich so einige Leute doch so, wie soll man sagen, sich auf die Zunge beißen müssen, weil so ganz Unrecht hatte sie doch nicht irgendwie, oder? Iran, USA, Also, könnte dort fiesen großen Krieg geben oder sie so. hat gesagt, dass der Nee. Iran Atomwaffen hat. Okay, das ist natürlich falsch, Sie hat wahrscheinlich. also, diese Geschichte ist überhaupt falsch eingeordnet, auch von den Medien. Ich sehe Weil, Verfahren ganz kurz. Ist die Reaktion hier in dem Artikel drin? Weil ich habe da überhaupt nichts von mitbekommen. Ist, wenn du mal es wird runterscrollst, hier bitte, ne? aus der Sicht von dem Mädel wird halt darüber gesprochen, ja. Also Also sie die gesagt hat hat. auf TikTok quasi hier Amerika und Iran, jetzt kommt der dritte Weltkrieg in irgendeinem Ja, Kontext. genau. Ja, nee, also nicht, Oder was? sie hat halt, das fände ich überhaupt nicht so schlimm. Das ist eine Meinungsäußerung, die man durchaus tätigen kann. Das Problem ist, dass sie eine Influencerin mit Followern ist und zu dem Thema halt referiert hat und da offenbart hat, dass sie keinerlei Ahnung hat. War Also. das eher so ein Hit or Miss? I guess they never miss, ha? Huh? Also sie hat zum Beispiel gesagt, ja, wenn die USA jetzt mit dem Iran da anfängt zu kämpfen, die USA ist ja in der NATO und wir sind auch in der NATO, das heißt, wir müssen dann da hingehen und denen helfen. Müssen wir nicht. Ja, Atomdefense natürlich ist müssen wir nur das nicht. Also Verteidigung. das Ding ist, das ist völlig normal, wenn man sich zu einem Thema äußert, von dem man keine Ahnung hat. Und das auch noch von einem großen Publikum tut, dass man da von den Leuten Gegenwind bekommt und nicht nur Stimmt den natürlich. freundlichsten, wenn man das im Internet versucht halt. Wenn man Ja. nur wegen Hübschlein irgendwie bekannt ist und dann plötzlich den Mund aufmacht, dann kann schon mal was passieren. Klar. Ja, und ich habe eigentlich nur Leute gesehen, die es witzig fanden. Also, oder cringe, aber nicht, die sich groß drüber aufgeregt haben. Nee, ich habe auch gelacht und weiter, weil ich meine, gut, ja, ist halt, es gibt so Leute. Aber sie sagt dann so Sachen wie, ja, der Hashtag WW3, also Dritter Weltkrieg, ist aber seit Tagen sehr populär. Deshalb wollte ich ein Video aufnehmen, in dem ich die Situation so erkläre, wie ich sie durch die Medien verstanden habe. Aha, okay, gut. Ich meine, was ist aus der Geschichte geworden, dass Leute Videos aufnehmen, wenn sie zumindest ein grundlegendes Verständnis von der Materie... Nein, das ist Gatekeeping, okay? Shut up. Das ist Gatekeeping, okay. Ja. Das ist gerade, das ist eigentlich super. Das ist Journalismus, Blogger-Satire in Echtzeit, Mann. Das ist klasse. Wie hast du dich vorbereitet, damit du deinen Followern nichts Falsches sagst? Ja, aber damit vor allem auf YouTube. Aber was willst du mir sagen? Willst du mir sagen, es ist wichtig, dass man Standards hat, so ethische Standards in Journalismus, damit man so die guten Nachrichten rausfindet und nicht einfach nur irgendwas daherlabert? Vom Iran-Konflikt habe ich abends in der Tagesschau mitbekommen. Außerdem habe ich ein Interview auf NTV gesehen, in dem eine mögliche Beteiligung Deutschlands und an dem Krieg mit dem Iran ging. Das Wort Atomwaffen ist hängen geblieben, wa? Auch bei meinen anderen Videos über gesellschaftliche Themen betreibe ich vorher immer Recherche. Diesmal waren anscheinend die falschen Quellen dabei. Oh, die falschen Quellen, also Tagesschau, NTV, YouTube, okay. Ja. Kannst du denn genauer sagen, von wem dann die Hassnachrichten kamen? Nach den Profilbildern waren es vor allem Männer zwischen 30 und 60 Jahren. Ist auch cool, und oder? Anime-Avatars. Ja, und japanische grüne Frösche, Alter. Katzen, Hunde. Also, aber sie hat das genau eingegrenzt zwischen 30 und 60 Jahren. Ich habe den Unterschied auch an den Nachrichten bemerkt. Meine Follower sind liebe Menschen, die genau wissen, dass einem auch mal Fehler passieren. Nachdem ich mich für den Fehler entschuldigt habe, war das bei ihnen kein großes Thema mehr. Ja, glaubst du, die anderen lesen deine Entschuldigung oder was? Die sehen einen Retweet von einem Retweet von deinem Blödsinn. Dann werden jetzt erst hat die sich eigentlich entschuldigt, da nicht überzureagieren. Weißt du, vor allem, wenn die sich entschuldigt hat, ist doch gut. Warum sollte sie dann ein Interview machen darüber, dass die sich entschuldigt hat? Weil sie eine Influencerin ist, so mehr Cloud bekommt. Ja, aber so, was ist denn dann die Qualität von der Cloud? Ja, das ist doch hier BuzzFeed. Cloud, die Scheiße ist. BuzzFeed und Influencer auf Instagram passt doch wie die Faust aufs Auge. Der Artikel ist auf Bento übrigens. Ah, Bento. Oh nein. Oh nein. Ich verstehe. Journalismus wo? Ich verstehe die Kritik am Video, klar. Deswegen habe ich es ja entfernt. Ich verstehe nur nicht, wieso erwachsene Menschen ein 18-jähriges Mädchen, welches nur mit guten Absichten handeln wollte, so derart niedermachen müssen. Ja, weil Absichten nicht alles sind, kleines Mädchen. Ich habe in meiner ganzen Medienlaufbahn noch nie derartig verletzende Nachrichten erhalten. Medienlaufbahn mit 18. Dann hast du jetzt was gelernt in deinem Leben. Das ist doch toll. Freu dich doch. Warum weinst du denn? Sei doch froh, dir ist was Neues passiert. Und am Ende also niedermachen. Wird Bento dann nochmal richtig investigativ und sagt, aber TikTok ist vor allem wegen seiner Moderationsregeln und wegen möglicher Zensur aus China sehr umstritten. Was sagst du zu dieser Kritik? Ich fand es schon krass zu lesen, wie sehr TikTok die Inhalte auf der Plattform moderiert. Man muss sich der Kritik bewusst sein, wenn man die App nutzt. Für mich steht aber immer noch der Spaß im Vordergrund. Deswegen benutze ich TikTok weiterhin. Okay. Voll gut. Ja. Mir gefällt das Interview. Ja, One Child Policy, nicht so geil, aber hey, at least it's some child policy. Was los, Alter? Komm mal. Sie sagt auch, sie wird alles gesellschaftlich und politisch in Zukunft nur noch privat diskutieren. Schade, ich fand ihren Hot Take gut. Aber halt nicht informativ, aber ich mein, informativ. Ich meine, daraus kann man wirklich so eine politische Ideologie ableiten. So, ich mache etwas unabhängig davon. Ich sehe ein, dass es so ein schlecht ist, was ich mache. Aber hey, ich ignoriere das und fokussiere mich auf die positiven Sachen. So. So, jetzt haben wir wieder bei Nachrichten aus unserem Nachbarland im Westen, den Niederlanden. Kein Geld für Tampons. Seit 2020 gilt in Deutschland der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% auf Menstruationsprodukte. Andere Länder waren früher dran, die Niederlande zum Beispiel. Trotzdem sagt dort in einer Befragung jede zehnte junge Frau, dass sie sich Tampons und Binden nicht leisten kann. Wie kann man denn überleben, wenn man nicht die irgendwie 2 Euro über hat im Monat? Wie geht das? I mean, hat man dann genug zu essen? What the fuck? Oder verhungern die gleichzeitig auch? Also hier wird eine Frau genannt, die arbeitslos und alleinerziehend ist, und weil sie Schulden hat, bekommt sie nur 90 Euro in der Woche. Damit muss sie alles bezahlen. Kleidung, Drogerieartikel und so weiter und so fort. Und für Extras bleibe dann nicht genug übrig, oft auch nicht für Tampons. 10 Euro bräuchte sie dafür jeden Monat. Ich bin keine Frau, aber... Bro, wie hart 10 Leute Euro, was machst du damit, Mädchen? Benutzt du die Sachen richtig? Weil es ist natürlich eine harte Situation, aber das zeigt ja, wie behindert, fehlgeleitet diese ganze Diskussion über die Tamponsteuer ist. Frauen können sich die Tampons nicht leisten. Ja, das liegt nicht daran, dass da 3% mehr Mehrwertsteuer drauf waren. Aber die ganze politische Energie wird in diesen Nonsens gesteuert, anstatt wirklich die grundlegenden Probleme zu diskutieren. Und im Artikel wird dann auch wieder ein bisschen relativiert. Hier oben steht ja jede zehnte junge Frau, bla bla bla. Und im Artikel steht dann, dass jede zehnte Niederländerin zwischen 12 und 25 manchmal nicht genug Geld hat, um Situation zu kaufen. Aber ich habe ja gleich dafür plädiert, dass man den Frauen einfach allen eine so eine Tasse spendiert und fertig. Dann hat man sie hinter sich. Eine Tasse Kaffee. Eine Menstruationstasse. Kennst du das davon nicht? Ih, Alter, das ist richtig pervers. Warum sagst du das? Ja, weil das billiger gewesen wäre. Und jetzt fordern Aktivisten natürlich auch schon kostenlose Verteilung von Tampons und Monatsbinden durch die Kommunen an Schulen, in Bibliotheken, bei der Tafel und den Obdachlosen ein. Wisst ihr was? Es wäre doch eigentlich umweltfreundlicher, wenn wir Tampons und Binden einfach aufhören würden zu produzieren. Wenn wir einfach Frauen verbieten. Das große Vorbild ist Schottland. Dort stellen die Universitäten und Schulen den Frauen und Mädchen seit einem Jahr Hygieneprodukte, genau wie Toilettenpapier, kostenlos zur Verfügung. Da frage ich mich, warum kriegen nur Frauen und Mädchen Toilettenpapier kostenlos? Also die Frage ist, die kriegen Toilettenpapier kostenlos? Was ist da los bei denen? Scheißen Männer nicht? Männer sind einfach nie pleite. Die junge Mutter aus Vorschoten traut ihren Augen nicht, als sie das hört. Wow, sagt sie. Das würde sie sich auch wünschen. Ja, aber... Free dann, shit. Dann wow, das würde ich mir auch wünschen, ja. Genau, geht überall arbeiten für mich. Das würde ich mir wünschen. Ich habe Schulden und ein Kind. Ich würde es mir wünschen, wenn ihr mir euer Geld gebt. Vor allem, ich weiß nicht, 90 Euro pro Woche, also reicht mir. Also allzu viel mehr Geld gebe ich nicht. Vor allem auch Schulden und ein Kind, das ist ja auch nur ein Schicksalsschlag, ne? Da hat man überhaupt nichts selber mit zu tun. Gar nichts. Der kleine Kapitalist in mir will halt einfach, wenn er so kostenlose Tampons rumliegen sieht, sie einfach alle, so viel er kann, einfach mitnehmen und dann verkaufen. Sie wollte einfach 9 Monate lang halt das Geld sparen für die Tampons und hat sich gedacht, dann ist ein Kind doch eigentlich eine gute Möglichkeit. Und dann hat sie realisiert, okay, jetzt habe ich ein Kind und dann so, Inequality. This woman makes just $13 a day selling pet rocks on Etsy, while male Robert Downey Jr. made millions playing Iron Man. Ja, ich fand die News sehr wichtig. Wunderschön, Mann. Wir sollten mehr solche Onion-Artikel haben, einfach mit. Nein, es ist Babylon Bee, aber ich finde, also der ist nicht allzu arg zu unterscheiden von. Ja, es ist beides Satire. Sie verkauft kleine Tierchen aus Steinen oder was? Und nein, allein schon, wie es losgeht. Pet Rocks. Haustiersteinchen. Also. Womit die Tiere spielen können, oder was? Nein, ein Stein zum Spielen. Also ein Spielstein. Ja, also nein, ein Stein, der dann dein Haustier ist, Mann, mit dem genau. Du schmusen kannst und der bei dir im Bett schläft. Und so. Jetzt fühle ich mich verarscht. Aber guck mal. Ja. Ich würde doch von der nichts kaufen. Die Nazi-Zöpfe und wie sie sich hier den Dings, die Uniform bis oben hin zumacht. Also, die ist im Kindergarten auf jeden Fall unterm Radar geflogen. Das sind so Steine, die tust du da in dein Zimmer rein und auf einmal der Stein so zu deinem Kind im Kindergarten, so, pst, Junge, hebt man den rechten Arm ganz hoch, komm mal. Das macht Spaß und fördert die Durchblutung. Der Stein. An actual statistical analysis of hashtag Gamergate? Updated. Falls ihr es noch nicht gehört habt, Gamergate war keine Harassment-Campaign. Die Banking-Nummer 246. Nee, kann nicht sein, komm. Nee, in dem Artikel geht es um einen Newsweeks-Artikel. Der Artikel, der ist auch schon ewig alt, aber ich dachte mir einfach so, weil die Woche auch mal wieder Gamergate im Munde war auf Twitter, weil halt wieder irgendjemand was drüber getwittert hat, dachte ich mir, ja, da mal wieder Beweise, zwei Gründe, da habt ihr es. Überwiegend neutrale Tweets unter Gaming. Wow, das ist ja fast so, als würden Leute, die ein Hobby nachgehen, einfach nur das Hobby nachgehen wollen und nicht irgendwo Moralien gespritzt bekommen. So, interessant. Geschlechterbilder in Games. Männliche Gamer wehren sich gegen progressive Gesellschaftsentwicklung. Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, aber falsch. Ja. Habe ich irgendwo eine alte Leier gehört? 9. Januar 2020, Alter. Es ist 2020 und ich muss mir immer noch solche Sachen durchlesen. Wo ist mein Blog? Bei ja, vor allem, also das ist wirklich der faulste und billigste Artikel zu dem Thema, den ich seit 5 Jahren gesehen habe, weil die hier genannte Kulturwissenschaftlerin Lara Keilbart, glaube ich, nichts weiter macht, als einfach die wichtigsten Argumente von Anita Sarkeesian zu, also Argumente. Ihr seht die Anführungsstriche ja hier im Radio nicht. Deswegen sage ich es nochmal in Anführungsstrichen. Wenn mit Lara Croft schon angefangen wird, dann, ja, was soll man dann so erwarten? Es sind 3 Absätze, 3 fucking Absätze mit je, was weiß ich, 4 bis 5 Sätzen. Und es ist wirklich nichts, aber auch gar nichts in diesem Artikel, was nicht Anita Sarkeesian schon formuliert hätte. Also alles ist sexistisch, alles ist rassistisch und alles muss man da betonen. Ja, außer Anita Sarkeesians Rassismus und Sexismus in dieser feministischen Theorie drin. Das ist erlaubt, das ist wichtig, das ist gesellschaftskritisch. Aber Feminismus gesellschaftlich zu kritisieren, das ist nicht erlaubt. Nein. Das hat doch einfach auch nichts mit der Wahrheit zu tun, dass in Games keine Frauen abgebildet würden und dass Männer nicht stereotyp abgebildet würden. Das ist doch alles Blödsinn. Das war wieder Deutschlandfunk, oder was war das? Für Deutschlandfunk, ja. Und die haben auch dann... Ja, das auch noch. Die haben sogar auf Twitter ein bisschen diskutiert mit den Leuten, die anderer Meinung waren. Haben Lernresistenz gezeigt. Und selbst der Stapelchips, der sich heldenhaft da in die Bresche geworfen hat und versucht, hat ihnen zu erklären, dass man besser mal die Fresse halten soll, wenn man keine Ahnung halt hat. Den haben sie wegen Beleidigung, also weil er dieses Dieter-Nur-Zitat gebracht hat, haben sie ihn wegen Beleidigung vorführen wollen. Ja, es ist auch wirklich eine sehr measured response und so. Das hat dann alles Grenzen, ne? Sehr zivil geantwortet, fördert auf jeden Fall den Diskurs und die Liebe im Internet und überhaupt nicht den Hass. Ja, richtig. Schimpfkultur im Wandel übrigens, ja. Deutsche fluchen immer sexualisierter. Scheiße. Ja, früher, wo man früher Scheiße gerufen hat, dann ruft man heute Fuck. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen sexualisierter. Also es gibt allerdings auch den Trend, das männliche Geschlechtsteil mit einem Schimpfwort gleichzusetzen. Okay, aber ich bin schon das finde ich überhaupt nicht gut, ja, möchte ich mal nochmal anmerken dabei. Also ich persönlich stimme dir zu, bin aber wirklich sehr interessiert daran als Linguist, rein professionell darin zu wissen, was eine Scheißmaschine ist. Das kann irgendwie ein Motorrad sein, das kaputt gegangen ist oder so, oder? Achso, in dem Sinne. Eine Maschine, Kaffeemaschine, scheiß Kaffeemaschine. Ja, das hat bei mir halt im Kopf abgesetzt. Kennt ihr dieses Video über Fucking Machines? So, Fucking Machines. So. Nee, und ich möchte auch nicht. Hysteria Machine war das doch. Nein, okay, ja gut, dann tut mir leid, ich bin beim falschen Häkelclub. Die Katzenscheiße-Schmeißmaschine, die kenne ich. Ja. Ach, ja, Alter. Ja, und das Ganze wird dann abgefasst unter der aktuellen unter dieser Bezeichnung sexualisiert oder so. Ja, das ist natürlich ein bisschen, das, was die Feministen damit meinen, ist natürlich ein bisschen was anderes, glaube ich. Na, ich denke. Deutschland hat ja im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern immer eher eine fäkale Schimpfwortkultur gehabt. Ja, eben. Ja, wenn ich gehört habe, gab es ja im Mittelalter eine Zeit, da gab es eine richtige Beleidigungskultur. Sozusagen. Das hat man dann versucht, mit der Renaissance wieder abzuspüren. Weißt du was? Wir sollten genau diese Kultur wieder einbringen in Deutschland. Es fehlt die Schimpfkultur in Deutschland. So, und nicht Beleidigungskultur. Wird dadurch bereichert, wenn wir auf verschiedenen Ebenen diskutieren können und uns unterhalten können. Deswegen brauchen wir einen Fluchdiskurs. Aber im Endeffekt ist das doch auch nur eine Globalisierung des Fluchens sozusagen. Wenn wir jetzt hier die gleichen Flüche benutzen wie Hollywood, gelernt haben, dass man in einem Film 210 Mal Fuck sagen muss. Guck mal, es ist nicht das Globalisieren. Es ist nicht unbedingt das Globalisieren. Man könnte wirklich vielleicht, ich bräuchte da ein bisschen mehr Zeit so, aber man könnte schon linguistisch hingehen und analysieren und sagen, da Sprachen sich eben tendenziell so entwickeln, dass kürzere Worte mit mehrdeutigen Inhalten eben so bevorzugt werden, in manchen Fällen so, wie ein Werkzeug halt verwendet wird. Ja. Wird halt eben Fuck, es ist leichter zu sagen als Arsch. Ja, da, ja aber man kann ja statt Fuck könnte man ja auch Ficken sagen. Ja, klar, ja, aber Fuck. Passiert auch, sagen auch Leute. Fuck ist kürzer als Ficken. Und da braucht man weniger, weniger Artikulation, um Fuck zu sagen oder zu denken. Das heißt, irgendwann in 10.000 Jahren sagen wir da nur noch Pff. Ja. Das ist ja eine fucking Hell, das ist ja eine falsche Sache. Ja, aber ja, ja klar, alle nur Knacklaute und je nachdem, wie laut die Knacklaute sind und wie betont auf dem ja, Abgang oder Aufgang. Ja, ist das so nur die W. Ja, genau. Nur die W auf die F. So ist das mit der Flucherei. Meinung, Hass im Netz, Meinung. Wir sind nicht Burka, also weg mit der Internet-Pseudonym. Ja, das ist ungefähr die Argumentation, die hier geführt wird, dass, dass man sich ja nicht vermummen würde, auch im normalen Leben. Und das bräuchte man ja im Netz dann auch nicht. Aber wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber geredet, und die Klarnamenpflicht, die jetzt natürlich auch deutliche Nachteile, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Aber ist das dann unsere Doppelmoral? Weil wenn wir hier Burka ablehnen, dann, also, dann ich lehne die Burka nicht ab. Mir ist die Burka relativ egal. Ich muss was tun. Hey, Abel. Hab dich lieb. Okay. Nee, aber ich habe Doppelmoral. Also, ja. Nein. Nee, Mann, das ist eine Äquivokation, die du gerade machst. Das ist ein schiefer Vergleich über Mehrdeutigkeit von Begrifflichkeiten. Komm, Alter, nee, mach sowas nicht, Brudi. Aber das ist ja mir zu viel Bias, Tom. Außerdem haben wir ja schon Jahre alt diese Umfragen da, diese Erhebungen, wo sie da geguckt haben und festgestellt haben, dass die Leute eigentlich noch mehr Zeug schreiben, wenn sie mit ihrem Namen darunter stehen, als wenn sie anonym sind. Also. Ja, weil sie ihren Namen zu verlieren haben. Dann neigst du eher dazu, scharf zu formulieren, weil es ja um deinen Namen geht. Also. Ja, ich bin ja auch ein bisschen der Meinung, dass das eine Art von Ersatzfunktion ist. Du kannst ja Leute, denen du gegenüberstehst, ja ganz anders begegnen und ganz anderen Mitteln auch. Und klar ist vielleicht auch die Hemmschwelle ein bisschen größer, aber es ist ja nicht bei allen so. Es gibt ja nur Leute, die zuschlagen, und da kann man ja froh sein, wenn das Internet dazwischen ist als Barriere. Ist Anonymität ist ein gutes Ding. Aber ich habe gelacht, weil es da halt da oben stand, Kommentare, irgendwie noch weitere Reiter gab es da, und dann gab es so Hendrik Broder einfach als weiteren Reiter auf derselben Ebene wie Kommentare. Das war lustig. Die vier Geschlechter. Netzpolitik.org, was vom Tage übrig bleibt. Lieb. Ja. Ich hatte ja nochmal. Hacken, Hass und Haftung. Hacken. Ich bin ja der Meinung, dass die Verantwortung zum Beispiel für die einzelnen Aussagen von Usern auf die Plattformen zu schieben, wie das mit Netzwerk.de gemacht wird, dass das nicht richtig ist. Und genauso andersrum, dass zum Beispiel die Sendelizenz, die so eine Twitch oder YouTube beantragen könnte, einfach auf jeden einzelnen User abgewälzt wird. Das finde ich nicht in Ordnung, finde ich genau falsch rum. Und hier in dem Artikel wird dann nochmal beschrieben, wie sich aber auch die Firmen dagegen wehren, die Verantwortung dafür zu tragen, für die größeren Sachen. Ja, wollte ich nur als Lesetipp mal reingeben, habe ich jetzt gar nicht so intensiv reingeguckt. Wenn das von euch einer das noch mitgebracht hat, dann... All of YouTube, not just the algorithm, is a far-right propaganda machine medium. Bekanntlich trägt der inzwischen berühmt-berüchtigte Empfehlungsalgorithmus von YouTube dazu bei, Nutzer schrittweise zu radikalisieren. Das ist überhaupt nicht doch schon lange gedebankt. Ja, da gab es doch jetzt sogar explizit Studien drüber. Und es gibt keine Studie. Ja, das Studie, ist schon, die arbeiten aber mit einem Zeitraum von 10 Jahren, habe ich gesehen, diese Studie. Und das ist ja nicht mehr so richtig aktuell, was wir vor 10 Jahren machen. Ne? Ja, ist überhaupt nicht bekannt, nicht, was sie da schreiben. Das ist gar nicht bekannt. Ich hätte noch irgendwas gefunden. Das ist ein Narrativ, ja. Infokrieg, wie die neuen Rechten die Medien hacken. Oh Gott, den habe ich gesehen, der war furchtbar. Ich bitte nicht. Ja. Achso, ja, stimmt, da waren so ein paar Filmempfehlungen noch dabei. Unter Geiern vielleicht auch noch nicht. Abel, es tut dir weh, weil es wirkt, okay? Du hast einfach ja, Herz vor Wahrheit. Geh mal noch ein tiefer, da war noch etwas Interessantes, glaube ich. Du möchtest mehr kritische Berichterstattung, okay. Also lesen. Ja, geil. Gute Menschen, keine Aliens. Ich will mehr kritische Berichterstattung. Ja, ja. Bekannt ist ja das, was überhaupt nicht bekannt ist. Ja. Vor allem kritische Berichterstattung kritisch. Ist auch so doppelt gemoppelt. Natürlich will ich das also mein Journalismus, der muss gut sein und er ist nur dann gut, wenn er kritisch ist. Aber die Leute, die sagen, wir berichterstatten kritisch, die sind meist eher aus so einem linken Lager. Ja, aber Abel, du hast es gerade so gesagt gehabt, also bist du aus dem linken Lager. Ja, ich weiß. Ja, okay, gut, dann wollte ich nur mal so feststellen. No social media platform has had a longer ascent than Reddit. It was founded in 2005 and in 2019 interest still hasn't peaked. Das ist falsch, das Wort heißt ascent. Ja, nicht ascent. Ascent. Ascent. Ascent. Ja. Ja, das sieht man in der Grafik mit verschiedenen sozialen Medien und wann die am erfolgreichsten waren, zum Beispiel Mitte 2007, MySpace. Oh mein Gott, guck dir Facebook an, Alter. Da steht, dass sie das gemessen haben nach Google-Suchanfragen. Ja, ja. So wie man das halt macht, ja. Alter, MySpace, Friendster, ja Mann, wo ist SchülerVZ? Kennt ihr Bebo? Babo? Wie heißt das? Babo. Ja, ich glaube, es liegt an einer ganz wichtigen Sache. Und zwar, Reddit bietet im Gegensatz, also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber Reddit bietet im Gegensatz zu den anderen Sachen, die hier geleistet sind, eine Sache, die beispielsweise bei YouTube ganz anders ist. Ja? Ich gucke mir auf YouTube nicht irgendwelche Sachen von vor 5 Jahren an. Aber wenn ich irgendein Thema, wenn mir gerade irgendein Thema begegnet, und ich suche auf Reddit danach, dann kann ein Post von vor 5 Jahren vielleicht informativ für mich sein. Und ich glaube, das ist der Grund, weil Reddit ist quasi ähnlich wie Wikipedia. Ja, ne, wenn man eine Frage hat, schaut man danach und auf Reddit findet man meist eine Antwort. Ist nicht immer richtig, aber ne? Und ich denke mal, dafür nutzen es einfach sehr viele Leute. Also ich gucke ziemlich viel Material auf YouTube, das älter ist, auch 5 Jahre oder so. Ja, also gibt da auch vielleicht jetzt von Ausnahmen. Ich sage jetzt, ich gucke hier. Ich sag mal, Leute, die tägliche oder wöchentliche Videos machen, ja, da guckt man sich ja nicht ein Video von vor 5 Jahren an, weil es um aktuelle Tagesgeschehen geht, ja. Und Reddit ist halt mehr sowas wie ein Nachschlagewerk. Was ist eigentlich aus Game One passiert? Das gab's mal und ich glaube bei MTV und dann hatten sie es abgesetzt und jetzt ist es Game Two. Es ist exakt dasselbe Ding, heißt nur anders und wird von Funk. Ich denke mal, dass die rechte Frage da das Ding war, also dass MTV halt die Rechte an Game One hat. Kann sein, ja. Ja, auf jeden Fall, wir hatten ja in letzter Zeit, gab es ja verschiedene Formate, die jetzt nicht mehr bei Funk sind, bei diesem Jugendnetzwerk von ARD und ZDF und auf jeden Fall das Game Two gehört nicht dazu, die haben sie jetzt verlängert und das ist halt auch so ein Ding, wo die zwar behaupten, das würde sich nicht rechnen, nicht halten oder so, aber ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Also dass sich das nicht rechnen würde, wenn sie es alleine machen würden. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man so ein Format nicht mit ein bisschen Werbung oder so irgendwie machen kann. Also ich habe zwar noch nie eine Folge von gesehen, aber irgendwelche Berichte über Computerspiele. Also, ich glaube nicht, dass man da öffentlich-rechtliche Knete für braucht, um das zu machen. Natürlich braucht man das nicht, aber es ist halt lukrativer. Naja, ich denke mal, vor allen Dingen ist es halt, hat es viele Zuschauer und deswegen lohnt sich das für Funk, dass sie sagen können, ja, hier, wir erreichen die Zielgruppe, ne? Sonst viele Leute gucken sich unsere Formate an und das gehört dann dazu. Ja, aber wenn man sich halt anguckt, was zum Beispiel GameStar macht mit unter der Woche einer täglichen News-Sendung etc. pp., das kann man auf jeden Fall auch ohne Staatsgeld. Ja, das ist hier ein Artikel aus, wo war das her? Ich glaube Variety oder so, ja genau, Variety, und zwar steht uns ja jetzt bevor die neue Star Trek-Serie, Star Trek Picard. Und ja, also dieser Artikel macht einem auf jeden Fall überhaupt keine Hoffnung. Das ist ein Interview mit Patrick Stewart und ja, also er sagt hier im Endeffekt, dass dass sie jetzt mit dieser neuen Sendung da irgendwie diese Zukunftsvision jetzt da aktuelle Themen einfließen lassen wollen, sowas wie Brexit und so. Und ja, also ich werde es mir auf jeden Fall nicht angucken, nachdem ich das ja gelesen habe. Weil, also, ich habe früher so als Jugendlicher richtig gerne Star Trek gesehen und diese Discovery-Serie geht schon gar nicht. Und die neuen Filme von J.J. Abrams sind auch Müll. Und dieses Ding soll sogar darauf aufbauen, wie man hier auch aus diesem Artikel entnehmen kann. Und deswegen, ja, also ich werde es mir ja, auf gar keinen Fall angucken. Und zu tun, dass die ja alles um so und so viel Prozent verändern müssen. Ja, wobei das mit den Rechten sich jetzt eigentlich schon wieder geklärt hat, weil das mit den Rechten kam daher, weil sie die mal irgendwie aufgesplittet hatten zwischen zwei Tochterfirmen und die sind jetzt wieder zusammengemerged. Also eigentlich müssen sie das jetzt nicht mehr machen. Ja, ich weiß, ich hatte das hier mal vorgestellt, aber die Rechte sind noch nicht immer komplett in der Hand. Doch, sind die jetzt. Vor allem gibt es sehr viele Probleme mit Autorenrechten, weil die ja jetzt diesen neuen Strang gegründet haben und die wollen da jetzt halt weiterarbeiten. Ich hatte ja selber auch gehofft, wie du es richtig gesagt hast, wo die wieder zusammengegangen sind, dass die wieder die alten Sachen neu aufleben lassen. Aber es, ja. Die könnten das machen auf jeden Fall, aber so jetzt nach dem, was sie man... Wahrscheinlich wieder, aber ja. Sie wollen es nicht und begründen es halt einerseits mit dem, in Anführungszeichen, Interesse an den neuen Handlungen und andererseits halt auch mit den Kosten für die Autorenrechte. Ja, die aber, Macher von der Serie sind halt auch aus dieser Alex Kurtzman, J.J. Abrams, Bad Robot Geschichte und die wollen natürlich ihren Kram da pushen und Patrick Stewart ist da jetzt auch als Produzent halt involviert in dieses ganze Ding und diverse Kommentatoren haben dazu schon gesagt und das halte ich auch für vernünftig, dass er halt eben sich jetzt quasi da also er beruft sich halt auch auf seine Rolle als Charles Xavier in X-Men und diesen Logan-Film, dass er das so gut fand, wie der gewesen ist, halt so irgendwie, ja, so negativ quasi und alter und bla und das will er jetzt quasi bei Star Trek auch einfließen lassen, das passt da einfach überhaupt nicht hin. Und nur weil er jetzt irgendwie Bock hat, sich da irgendwie interessanteren Charakter zu schnitzen, ja, finde ich es auf jeden Fall nicht gut, dass er dafür diese Serie halt benutzt. Also. Aber ich habe jetzt gestern gerade gelesen, dass der ich glaube, Neil Hawthorne heißt der die Regie beim nächsten Kinofilm führen soll, dass der drüber nachdenkt, diesen Bruch halt nicht zu berücksichtigen zwischen den Universen, was ich dann überhaupt nicht mehr verstehen würde. Aber sagt zumindest die Rumor-Mill. Ja, soweit ich das weiß, ist ja auch bei den Kinofilmen jetzt wieder Paramount dran halt. Nicht mehr Bad Robot, aber wer weiß, keine Ahnung. Aber das wird auf jeden Fall, das werde ich genauso ignorieren wie diese Discovery-Serie. Da können die ja meinetwegen machen, was sie wollen. Und so wird es wahrscheinlich den meisten gehen. Ist ja fast, als könnten die alten, angestammten Science-Fiction-Franchises niemanden mehr zufriedenstellen, ne? Ja, weil sie halt probiert hatten, daraus Dinge zu machen, die das halt nicht waren, ne? Irgendwie ihre Politik da reinzupacken oder Sachen, die sie halt interessant finden. Ich denke, diese Filme sollten einfach auch mal erwachsen werden. Verstehen, dass ihre Fans nicht ihr Publikum sind, sondern dass die vorbei sind. Ja, diesen ganzen Quatsch, von dem sie halt meinen, dass der früher nicht stattgefunden hätte oder dass man den da jetzt irgendwie reinbringen müsste, auf Biegen und Brechen, Diversität und was der Himmel nicht was. Dabei haben diese Sachen ja schon immer irgendwelche Themen halt beleuchtet, aber dann als Analogie oder auf jeden Fall nicht mit der Brechstange und auch nicht irgendwie als alternativlos und schwarz-weiß und irgendwie ja mit Feindseligkeit und so, dass man dann wirklich die Leute dann auch runtermacht, dann da irgendwie, die man als Feindbilder ausgekoren hat, irgendwelche Männer oder so. Das ist toll, mal. Diese Antagonisierung ist einfach total fehl am Platze. Und ich erinnere auch noch mal daran, historisch hat es ja in Star Trek den ersten Kuss auf dem Bildschirm gegeben zwischen einem Weißen und einer schwarzen Frau. Ja, stimmt aber nicht ganz. Aber egal. Ja, also zumindest der erste, der mediales Resonanz auch gefunden hat. Vielleicht nicht der allererste natürlich. Naja, ich meine, egal wie schlimm es drum steht, ich denke, alle Star Trek-Fans können sich auf eins einigen und das ist halt Small Wesley. Das stimmt. Shut up, Wesley. Ja, ich warte auch eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass die jetzt ankündigen, es gibt bald eine eigene Wesley-Crusher-Serie. Mal, was sie aber angekündigt damit haben. Damit das ganze Virtual Signaling für den auch endlich mal gelohnt hat. Nee, ja, aber also ich würde statt einer Wesley Crusher Serie würde ich lieber eine Wesley Crusher Serie sehen, wo er von so einem Ding zerstampft wird. Immer. Hydraulic Press Channel. Also an die Bureaucracy denken und oh my balls. Also während wir warten auf die Verkündung von diesem Film, gibt es Jesus 2. Jetzt erst recht. So, Netflix muss Jesus-Parodie löschen. Jesus kommt zu Weihnachten nach Hause. Ja, und die waren auch ein bisschen cool zu sein. Zu progressiv für die Brasilianer. Und ja. So haben sie den Jesus zu Weihnachten nach Hause kommen lassen und seinen Eltern, ich glaube, angedeutet hat das nur, dass er irgendwie schwul wäre. Also hat das nicht wirklich gebeichtet, glaube ich. Christmas comes early. Das war natürlich auch ein bisschen progressiv für die Brasilianer. Oh, und die sind vor Gericht gegangen und der Richter hat jetzt entschieden, dass du das bitte online stellen, offline stellen sollst. Seid ihr absolut einfach, seid ihr absolut hängen geblieben. Religiöse Gruppen hatten Gotteslästerung gewittert und teils gewaltsam protestiert. Netflix muss eine Weihnachtssendung einer brasilianischen Satiregruppe angesichts massiver Kritik aus der Kirche aus dem Programm nehmen. Das ist klasse einfach. Massive Kritik aus der Kirche und deswegen wird jetzt etwas entfernt, was die Kirche eh nicht sehen will. Ja, wie bei Hart aber fair mit der Feminismusfolge. Massive Kritik aus der Kirche. Ich bin jetzt mal auf der Gegenseite von der Kirche aus gesehen, ja, und sag so von wegen, hier, ich finde euch halt scheiße. Ich hab euch jetzt massive Kritik vorzusetzen. Werdet ihr jetzt euch entfernen? Nee, werdet ihr nicht. Nee. Dies ordnete Richter Benedicto Abicair in Rio de Janeiro an. Tut mir leid, wenn ich den Namen kaputt gemacht habe. Er folgte damit einer Petition einer katholischen Organisation, die die Ehre von Millionen Gläubigen durch die Ausstrahlung der Sendung A Primeira Tentação de Cristo bla bla bla bla bla bla bla bla. Ja. Millionen Gläubige, okay? Millionen Gläubige definieren, was Meinungsfreiheit ist. Überraschung, es ist nicht das, was diese Gläubigen irgendwie irritieren würde. Klasse. Man muss halt dazu sagen, dass Brasilien stockkatholisch ist, ne? Und dass da ein anderes Verständnis von Religion und Staat. Ich würde sagen, Jesus ist selbst daran schuld, dass er zensiert wurde. Cool. Das ist eine Frage der Reihenfolge mit den Gesetzen oder mit den Rechten auf Religionsfreiheit oder andere Freiheitsrechte. Mhm. Und da haben sie eben in Brasilien, ja, glaube ich, ein bisschen anderen Standard als bei uns, obwohl was bei uns auch zu hoch gehängt wird, ja, diese Religionsgeschichten, ja. Ne? Obwohl es interessant wäre, wenn der Film hier in Deutschland rauskommen würde, so. Das wäre lustig. Jahrelanger Rechtsstreit. Kraftwerk versus Moses Pelham vor dem Bundesgerichtshof. Weil ja. Moses Pelham schlagt dir die Fresse an. Die ziehen so langsam in die letzte Kurve ein, oder wie man sagt. Weil Moses Pelham eine Musiksequenz von Kraftwerk genutzt hat, wurde er von der Band verklagt. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt der Fall die Justiz. Jetzt will der Bundesgerichtshof entscheiden, wer recht hat. Worum geht es nochmal? Moment, ist das einfach nur ein Fall von Sampling? Ja, es ging darum, dass er ein 2-Sekunden-Stück, glaube ich, genommen hat und hat das ganze Lied wiederholt. Hat er so ein Ach komm, das ist doch die Grundlage für Hip-Hop, Mann. Was ja, richtig. Ist das die Grundlage für, deswegen aber, ist das Urteil ja auch nicht unwichtig. Ne? Aber das Ding ist auch immer noch, eigentlich musst du vorher fragen. Du kannst nicht einfach Samples verwenden und dann einen großen Hit haben und glauben, dass du da nicht in den Arsch getreten bekommst von den Leuten, die die Samples original gemacht haben. Also eine Erlaubnis sollte man sich schon holen. Und ja, ich finde das Kraftwerk sich der Wert auch nachvollziehbar auf jeden Fall. Ne? Ich meine, ja, aber warum dauert das so sehr klein und kurz? Ja, weil das nicht entschieden wurde bisher höchstrichterlich und das kommt ja wohl jetzt offensichtlich mit dem Bundesgerichtshof. Vor allen Dingen interessant an dem Artikel war aber, dass da, wenn man weiter runter geht, dass da eine Liste war mit den ja, mit dem Ablauf praktisch, was da bisher schon passiert ist, was an welchem Gericht wie entschieden wurde und so. Dass wer das mal genauer wissen will, wie das ist mit den Musikrechten und was da für Entscheidungen gefallen sind schon oder Urteile. Und da dürfte ja wahrscheinlich auch die Begründung immer interessant sein. Ja, ich fand es vor allen Dingen, dass sie jetzt sagen, irgendwie so, ja, das darf man dann aber nicht wiedererkennen, das Stück, wenn das gesampelt wird oder so. Und frage ich mich aber, wie die das gemerkt haben, dass es überhaupt das Stück dann gewesen ist. Oder? Ja, dann kannst du das. Weil ich meine, in der Musik, da gibt es ja haufenweise Dinge, die irgendwie so mehr oder weniger Standard sind. Also irgendwie so ein 12-Bar-Blues oder so. Na, dann gibt es alle möglichen Sachen, die dann irgendwie gleich klingen. Irgendwelche Ich bin ein bisschen davon ausgegangen, dass ich ihn mal gefragt habe. Von Anno Dazumal irgendwie abgeguckt oder so, ne, die schon lange Public Domain sind oder so ein Zeug. Da glaube ich, gibt es viel, oder es gibt ja auch so Zusammenstellungen, kann man sich auch bei YouTube angucken von Leuten, so die irgendwie die gleichen drei Akkorde, so in wie vielen verschiedenen Liedern die Ja, halt es gibt auf jeden Fall vorkommen und Lieder, die so, ne? sind nicht mehr schützbar, weil sie zu standardmäßig sind, ja genau. Also ich verstehe es vollkommen, wenn sich jemand dagegen wehrt, dass ein wertvolles Sample in einem Lied von Sabrina Setlur eingesetzt wird. Nur mal so. Also es gibt ja auch noch so, wenn dich der richtige sampled, ist das ja eine Ehre und der falsche ist das eher ein Schlag ins Gesicht. What? Wait. Online-Fokus schreibt, okay, nach Betrugsvorwürfen aus Beamtenstatus entlassen. Urlaubsfotos wurden Giffey-Mann zum Verhältnis. Moment, ist Giffey jetzt ein Mann oder? Der Giffey-Mann, der Mann, Die Bild hat immer darüber geschrieben, das sind Neandertaler. Der Giffey-Mann, den hat er nur in Berlin Ach so, wie Homo heidelbergensis, Ja, genau. Das aber auf jeden Fall Hass. Ich weiß noch nicht, was für ein Hass, Frauenhass oder Männerhass oder so, aber auf jeden Fall Hass. Was ist ein Giffey-Mann? Wie wird man zu so jemandem? Durch Urlaubsfotos sieht man doch. Wenn ihr unterbelichtete Urlaubsfotos macht, werdet ihr zum Giffey-Mann. Hier bei den Weltraumaffen erfahrt ihr es. Ja, Giffeys okay. sind halt einfach eine ganz andere Spezies. Das sind nicht mal Menschen, das sind einfach nur Wesen. Das sind Ja, einfach sagt man Giffey oder Jiffy? Ich weiß es immer noch nicht. Giffey Ja, Tiffy gesagt. oder Jiffy? Tiffy Das und ist auch noch Saft. still, Alter. Ja, worum geht's denn da? Ja, also Schon wieder Mann? der gute Giffey-Mann-Gesetz ist nach Griechenland gefahren und hat das aber als Arbeitszeit sich eintragen lassen. Und ja, hat aber trotzdem bei sich auf der Arbeit die Urlaubsfotos rumgezeigt. Geil, Und das ist deswegen. Einfach jedem sagen so, hey, hallo, ich sollte eigentlich arbeiten, lol. Deswegen ist der starke Giffey-Mann-Gesetz jetzt nicht mehr Ja, das beamtenstarker. Franziska gefragt, wieso war ich denn da nicht mit? Das Urlaubsfoto-Verteilungsgesetz, ja. Das Gute, wenn überhaupt. Ja, das Schade, Gute. dass er darüber geschrieben, sie wäre schon ohne Ehering unterwegs. Aus Schade, dem dass er Stand. nicht Florida gefahren ist, sonst hätte man da so ein Treffen machen können. Giffey-Mann versus Florida-Mann. Der Beamtenstatus leben. Immer so läuft, da bist du Bescheid. Ne? Wenn der Job weg ist, ist auch die Frau weg als nächstes. Nee, Und die da können ja Demokratie leben. Bundespräsidenten ein Boah. Lied von singen. Boah, Ja, richtig, guck zum mal, Beispiel. die Carola, die Rakete da, die hat da was geschrieben. Österreich, ja, auf ihrem Weg zu einem zu einer grünen Festung Europas. You might name such statements eco-fascist. Sie hat geantwortet auf einen Tweet von Bojan Panczewski. Wer ist denn das da? Ja, hier Bojan. geht es darum, das hatten wir ja, ich weiß nicht mehr, ob es letzte Woche oder vorletzte Woche war, dass sie jetzt in Österreich gibt es ja jetzt eine schwarz-grüne Koalition und da haben sich die Grünen ja so eine Klausel da in ihren Koalitionsvertrag schreiben lassen, dass sie sich bei allem schon enthalten können, was irgendwie was mit Migrationsfragen zu tun hat, damit sie sich da die Hände nicht schmutzig machen. Und ja, alles andere als Grenzen auf für alle ist natürlich für Carola Rakete quasi Faschismus. Und deswegen witzelt sie hier halt, dass die Beteiligung der Grünen daran jetzt quasi Ekofaschismus ist. Warte, ist ihr selbst ein Kompromiss schon zu wenig? Naja, ist doch klar. Ich meine, wenn du nicht 100% auf So. Linie bist, dann bist du ja ein Faschist. Das ist doch so. Kompromisse sind Faschismus. Weißt du was? Die soll einfach auf Das ihrem nicht Schiff genug einfach wird für ganz sie? weit weg sein von Internet, okay? So, die soll einfach auf ihrem Schiff warten. Oh, meine Güte, Alter. Nee, komm, Alter. Nee, du hast jetzt eine Plattform. Du kannst jetzt was sagen. Leute hören dir zu und dann kannst du dich entscheiden, was du willst zu sagen und du sagst sowas. Wieso, Alter? MSNBC compares Soleimani to Elvis Presley and Princess Diana. This is a massive insult to hundreds of thousands of Iranians and others killed by this regime. To us, he is not a poet, bodybuilder or anything like Elvis and Diana. He was a terrorist. Stop it. Wusste gar nicht, dass Diana ein Bodybuilder war, gell? Ja, nee, aber das ist halt schon irgendwo Propaganda, so von der Seite betrachtet, ist das richtig awkward. Eine Sache wollte ich sagen, und zwar, dieser Soleimani-Charakter ist deswegen teilweise so beliebt gewesen, wegen ISIS. Ja, weil er quasi das Bollwerk gegen ISIS war im Irak, der die quasi, ja, die Bevölkerung von dem Joch befreit hat oder halt verhindert hat, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Aber er war nicht so beliebt, wie es behauptet wird bei uns, glaube ich, in der Presse. Ja, aber es wird halt... So, es wird so aufgefasst. Darum geht's. Ja, wobei er ist ja auch am Bürgerkrieg 2006, 2007 ist er ja auch schuld gewesen. Ja, aber ich sag ja nur, wo das herkommt, dass so viele Leute denen so wohlwollend gegenüberstehen. Aus der Bevölkerung jetzt, nicht irgendwelche Medienschilds. Naja, ich meine, war er ja unterwegs als Teil von so einer Verhandlungsdelegation. Die Amerikaner hatten da wohl eingeladen und dann irgendwie die weggeschossen. Das ist natürlich keine feine Art, ne? Auch. Hast du das in der Verhandlung bestätigt bekommen? Ich habe das auch gehört, aber ich habe das bisher noch nirgendwo bestätigt. Okay, der Werner hat das berichtet, ja. Ich habe das am Rande gelesen, aber ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, gängiges Instrumentarium. Also, meinst du, so werden Terroristen halt verarscht? Ja, kann schon sein. Boah, aber was ich toll finde, ist hier... Gewesen, aber bei irgendwelchen Backchannel-Meetings oder sowas, dass da vielleicht einer mal nicht lebend von zurückkehrt, ich glaube, das ist nicht gut. Also was ich klasse finde, ist, dass die Türkei Schulen in Deutschland gründen will. Ja, drei Stück mal mindestens, weil es gibt wohl auch drei deutsche Schulen in der Türkei. Ja, türkische Schulen die Art, in Deutschen, ja, das ist gut. Ja, wenn wir doch die Arten anfangen setzen. Können wir auch in der Türkei deutsche Schulen machen, so mit Laizismus und so? Nee, okay. In der Türkei gibt es bereits also Schulen drei mit Laizismus Schulen. Können wir ja schon in Deutschland nicht machen, von daher können wir... Ja, ich weiß, ja, also ich meine, wir könnten bessere Schulen in der Türkei vielleicht versuchen zu bauen, so als Experiment, weißt du? Mit uns lassen wir uns ja auch hier Experimente machen, also komm. In der Türkei gibt es bereits drei deutsche Schulen, nun möchte Ankara hierzulande nachziehen. Klasse! Super, okay, ja gut, also ich meine, es gibt ja schon in der Türkei drei deutsche Schulen, also ist jetzt die Antwort, das ist buchstäblich dieses Zentristen-Meme, aber... Jetzt behaupten sie, es gäbe dafür keine rechtliche Grundlage, wahrscheinlich war das einfach nur für eine Einigung oder sowas damals, dass sie das abgemacht haben und dann halt gemacht oder so, keine Ahnung. Das Auswärtige Amt bestätigte einen entsprechenden Medienbericht, im Gespräch seien drei Standorte. Die Regierungen in Berlin und Ankara verhandeln über die Einrichtung von drei türkischen Schulen in Deutschland, analog zu den drei deutschen Schulen, die es bereits in der Türkei gibt. Das Auswärtige Amt bestätigt einen Bericht der Süddeutschen Zeitung, wonach es derzeit Gespräche über den rechtlichen Rahmen gibt. Als Standorte für die Schulen seien Berlin, Köln und Frankfurt am Main im Gespräch, wo jeweils viele türkische und türkischstämmige Menschen leben. Die Verhandlungen, an denen neben der Bundesregierung auch die für die Schulen zuständigen Bundesländer beteiligt sind, laufen demnach danach seit Sommer 2019, also seit einem halben Jahr schon, ja. Die Türkei ebenso wie andere Staaten darf allerdings nicht selbst als Schulträger in Erscheinung treten. Diese Rolle müssten private Vereine unternehmen. Red Flag, Red Flag, Red Flag, Red Flag. Also quasi Privatschulen, ja, gibt's doch. Ja, die Frage ist ja, wer da drauf soll. Also, weil ich das weiß, ist das ja mit den deutschen Schulen im Ausland so, dass da nur die Kinder draufgehen von Leuten, die ja nur kurzfristig im Land sind oder so, oder für eine Arbeit, für eine... Ne? Hier wird gesagt, Berlin, Frankfurt und Köln, glaube ich. Ja. Weil dort viele türkische und türkischstämmige Familien leben. Und das, finde ich, ist keine gute Begründung. Man könnte sagen, weil dort sehr viele türkische Unternehmer für 5 oder 6 Jahre arbeiten mit ihren Familien, dort temporär und dann wieder in die Türkei zurückgehen. Das könnte sein, das ergibt sich, aber gut. Ja. Die Begründung ist trotzdem nicht so richtig sauber, finde ich auch. Das ganze Konzept mit den Privatschulen und da gibt es ja auch die International Schools, ja, die auch nicht nach deutschem Abitur, sondern nach dem französischen System funktionieren, weil das international anerkannter ist anscheinend. Und dem ist ja nicht zu widersprechen. Aber ich finde, das hat mir halt auch einen schlechten Nachgeschmack hinterlassen, dass dir gesagt wird, ja, da leben ja so viele türkische und türkischstämmige Leute. Ich meine, ich habe mich auch gerade auch so erinnert, so ich habe auch Russischunterricht hier in Deutschland bekommen gehabt, und zwar nicht nur auf dem Gymnasium, sondern zusätzlich samstags in so einer weiteren, separaten, privat betriebenen Schule, aber das war nicht vom Staat finanziert. Das war auch auf keinen Fall so ein Austausch von, wir bauen in Russland 3 deutsche Schulen und die bauen hier bei uns 3 Schulen und dann belegen die das, wie sie es für richtig halten. So, nee. Na okay. Jetzt fühlt sich der @DLF Deutschland Funk ne, schon bemüßigt, eine Pöbelantwort an mich zu liken. Für diesen Obrigkeitsstaat-Paternalismus zahle ich doch richtig gern die sogenannte Rundfunkgebühr. Mhm. Ja, weil die haben einen Tweet geliked, wo ihnen geschrieben wurde, gib hin. Das sind die geliked? Einen Tweet, in dem drin steht, geh pennen. Ja, das haben die geliked. Ja, das haben die geliked, ja. Hey. Ja. Ja, gut, aber wir wissen ja aus den letzten Wochen, dass der Deutschlandfunk da eine recht klare Haltung hat auf Social Media und auch in seinem Programm. Da ist es eigentlich nur folgerichtig. Was hat er denn geschrieben vorher? Was weiß ich nicht, aber egal. Man, also, ja, komisch auf jeden Fall. Ein öffentlich-rechtlicher Sender sollte solche dummen. Auch wenn der Praktikant, der gerade vor dem Ding sitzt, mehr Kontenance, bitte. Ja. Europa ohne Macht und Plan. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch eine US-Drohne droht die Gewalt im Nahen Osten zu eskalieren. An diesem Freitag beraten die EU-Außenminister in Brüssel zur Lage im Iran. Viel ist von dem Treffen allerdings nicht zu erwarten, schreibt Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneißl. Ja, der Artikel, der bemeckert eben, dass es, dass die europäische Außenpolitik halt sehr profillos ist. Und der Artikel geht halt im Detail darauf ein. Also, ja. Also ich fand ihn lesenswert. Das ist auch nicht allzu lang. Aber wenn euch die Außenpolitik näher interessiert, speziell was die EU, was wir auf europäischer Ebene machen wollen, mit der Sache USA, Iran, dann ist der zu empfehlen. Bei dem Thema wollte ich den Price nochmal noch was fragen, was ich die Woche gehört habe, nämlich da ging es darum, dass wir dieses Instex-Konto, über das wir schon gesprochen haben, womit halt diese Lieferungen trotz Embargo finanziert werden sollten oder abgewickelt werden sollten, dass da noch kein einziger Cent drüber gelaufen ist. Hast du da irgendwie mehr Ahnung, Price? Oder ist der vielleicht gerade nicht da? Keine Ahnung. Hätte mich jetzt interessiert, weil die ganze Zeit wird darüber geredet und das ist wie so eine heiße Kartoffel hin und her geworfen. Und dann sagen die in den Medien, ja, da ist aber noch gar nichts drüber gelaufen. Also, und auch der Iran habe sich beschwert, dass dieses Instex-Ding im Endeffekt eine Luftnummer wäre. Ah ja, hallo. Entschuldigung, ja, ich war gerade ganz kurz weg. Was war die Frage? Die Frage war, dass in den Medien wird kolportiert, dass dieses Instex-Konto, das habe ich jetzt eben noch mal kurz erklärt, ja, dass da noch gar nichts drüber gelaufen ist. Also, dass da gar nichts drüber gelaufen ist, das stimmt gar nicht, weil seit 2 Monaten laufen da schon Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen drüber. Aber gestern, wie gesagt, gestern oder vorgestern, Tagesschau, dass da ein Betrag von genau 0 Euro drüber oder Dollar drüber gelaufen ist. Ja, das ist schön, wenn man das so ausdrückt, aber ich meine, die Offiziellen haben das schon vor Monaten anders verlautbart und der Punkt, worauf die wahrscheinlich hinaus wollen, ist, ab 31. Januar ist ja der offizielle Startschuss und dann soll es halt auch für weitere Sachen freigegeben werden. Und wenn die sagen, ja, da ist 0 Euro drüber gelaufen, dann beziehen die sich da drauf und sind nicht total von der Wahrheit entfernt, aber dass da medizinische und Nahrungsmittellieferungen drüber gelaufen ist, das ist, glaube ich, unumstritten. Das würde mich wundern, wenn die gesagt hätten explizit, nein, nicht mal das wäre gelaufen. Aber ja, aber der Iran hat auch... Die anderen Handelssachen, ja, ab 31. Januar haben wir ja noch nicht. Der Iran hat aber auch gesagt, das sei alles Augenwischerei, dieses Instex-Ding, und man würde viel versprechen und nicht liefern. Also die beschweren sich halt die ganze Zeit, weil das System jetzt halt schon seit ein paar Monaten besteht. Hier, das System besteht seit ein paar Monaten. Ja, und vor ein paar Wochen sind erst noch weitere Teilnehmer hinzugekommen. Das ist gerade im Aufbau begriffen, dass der Iran sagt, hier mach mal schneller, ist klar. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die Kontroverse ist. Ja, es wird behauptet, ich behaupte, dass es ein Unding ist, sowas zu machen und das ist nur dafür da, um die Sanktionen vom Amerika zu umgehen. Ich weiß nicht, wie man das anders interpretieren kann. Und ja, was ist jetzt die Kontroverse dabei? wie gesagt, ab 31. Januar geht es erst wirklich los. Dann werden wir sehen, was da passiert. Nee, ich wollte einfach nur wissen, was du zu dieser Aussage sagst. Das war eigentlich meine ganze Frage. Und ich wüsste gerne, wo kriegen die in dieser Rekordzeit diese Flaggen her? Der Mann ist ja noch gar nicht so lange tot und alles ist zugepflastert mit Flaggen mit seinem Konterfei. Haben die schon irgendwo liegen? Oder haben die einfach sehr, sehr effektive Produktionsmöglichkeiten für Fahnen mit Fotos drauf? Eine Mischung aus beidem. Der ist ja auch, der wurde ja auch gedealt als möglicher zukünftiger Präsident vom Iran. Also, ja. Ja, es gab Munkeleien, dass er halt zwar immer, er war quasi der Handlanger des Regimes, aber hat sich ideologisch ein bisschen von denen entfernt. Ob man das jetzt positiv oder negativ interpretieren kann, keine Ahnung. Aber ja, also sagen wir es mal so. Der war ja eine sehr wichtige Person im Iran und für das iranische Regime. So. Und dass das Regime nicht so extrem reagiert hat, ja, ich meine, was da bis jetzt die Reaktion war, war ja eher eine Luftnummer, nicht der Instex. Und zeigt mir, dass die können damit leben, dass es den nicht mehr gibt. Sagen wir es mal so. Ja. Und ja, was soll man jetzt weiter sagen? Ne? Viele Leute haben eine extreme Eskalation projiziert. Das Einzige, was ich jetzt abwarte, ist der 31. Januar und was das Verhältnis zwischen Amerika und Europa angeht. Das ist für mich interessanter, als wenn Amerika ein weiteres Land bombardiert, dann passiert das halt. Ne? Ja, hier geht es auch nochmal drauf zu in dem Artikel, dass sich eben die Fronten verhärten und dass eine Eskalation in der Zukunft halt durch die bisherigen Ereignisse wahrscheinlicher wird. Also, ja. In any event, expect that the events of recent days will make Tehran even more willing to pursue risky tactics and strategies in the coming months, especially if the Quds Force and its parent body, the Islamic Revolutionary Guard Corps, has its way. Ja. Ich habe eine ganz andere Befürchtung. Und zwar die Befürchtung ist, dass nachdem der Kopf der Quds-Truppe, ja, der Soleimani, der ja schon so ein bisschen sich vom Regime entfernt hatte, dass quasi die Nachfolger jetzt unter sich ausmachen, wer wird denn jetzt die neue Nummer 1? Und da gibt es ja noch diese hunderte von Millionen US-Dollar-Äquivalenten, die ISIS hat. Also die haben kein Geld, die haben keine Truppen, aber die haben Geld. Und da gibt es so internationale Partisanenkrieger, die auf einmal so ein bisschen führungslos sind. Also ich mache mir da eher Sorgen, dass sie ihre halbe Individualität von dem offiziellen iranischen Regime als ausländische Partisanentruppen halt ausnutzen, um ja, sich von mehr als einer Person bezahlen zu lassen. Und dass halt viel mehr passiert. In der Region zumindest. Wird auf jeden Fall noch interessant. Also. Here, containing Tehran, understanding Iran's power and exploiting of its vulnerabilities, ist ein sehr guter Rapport, sind so ungefähr 100 Seiten. Sagen wir es so rum, allzu viel mehr wissen die meisten geopolitischen Experten auch nicht über das Land. Normal sollte man ja die lokale Sprache wirklich beherrschen, aber das ist bei den geopolitischen Experten oftmals nicht der Fall. Beim Seth G. Jones weiß ich es jetzt nicht direkt, aber sozusagen das, was in dem Brief enthalten ist, ist in der Regel das, was die obersten Leute wissen. Der Jones, der hat auch ein gutes Buch geschrieben, A Covert Action, Reagan, the CIA in the Cold War, Struggle in Poland. Da bin ich auch noch nicht ganz durch, aber ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Bin bisher sehr erfreut. Und Containing Iran, also der Brief, der hier, also der Report, der vorgestellt wird, der enthält halt grundlegende Informationen zu Gruppenstärke, zu Raketenbasen, zu Irregular Military Power, also die Milizen, die sie haben, zu normaler Militärpower, Economic Power, Soft Power und was eben die Containment Strategy von den USA wäre. Also ja, das ist alles gut und wichtig so, aber was ich wissen will, ist, Abel, kann man das, was er da aussagt, in ein 6 Sekunden langes Video reinpacken und auf TikTok hochladen? Auf jeden Fall. Also. Ja, dann hat man da hier Kanalzerstörung von dieser Influencerin da. Ja. Nee, aber mit dem Rapport bin ich jetzt auch zur Hälfte durch und das ist halt ein sehr gutes, eine Exercise sozusagen, wenn ihr wissen wollt, was die Entscheidungsträger wissen, die lesen sowas auch nur am Abend mal durch und dann gehen sie in ihre Gremien weiter und entscheiden Dinge. Also so viel dazu. Also ist Iran jetzt gut oder böse? Länder sind neutral. Okay, gute Antwort. Ich bin jetzt kein Fan vom Iran, aber ich weiß auch nicht, ob die Strategie von den USA immer zu intervenieren, ob die vielleicht auch nicht mehr Probleme mit sich bringt, wie das sie beseitigt. Also, I, differenzierte Position, I, nicht zumutbar, I, du bist also gegen Iran, I. Nein, es ist alles nicht so einfach. Also wenn ich meine liberale Weltsicht dem Iran überstreben würde, dann klar, aber ich, keine Ahnung, ich weiß. Man ist ja nicht gegen den Iran. Ich habe ja immer wieder gesagt, das iranische Regime, das Wort hat eine bestimmte Bedeutung. Ich habe ja auch schon kritisiert, wenn es andere Leute unberechtigt benutzt haben. Aber ich glaube nicht, dass die Regierung oder das Regime des Iranes die Bevölkerung wirklich gut vertritt, sondern es ist unterdrückt. Genau. Das zeigt ja unter anderem, dass es vor kurzem eine Demonstration gab. Da kann man jetzt drüber spekulieren, inwieweit das vom Ausland finanziert war. Aber dass sie einfach mal 180 Leute ihrer eigenen Bevölkerung über den Haufen geschossen haben, das zeigt doch mal, dass wir es mit einem Regime zu tun haben und nicht mit einer Regierung. Ja, genau. Mhm. Sehr gut ausgedrückt. Hier als nächstes haben wir einen Artikel, die Propagandamatrix ist vielleicht ein bisschen hochtrabend formuliert. Es ist eine Analyse von Elitennetzwerken, wie sich eben, wie eben in den Medien verschiedene Leute aus Geheimdienste, aus Regierungen, Militär, Thinktanks etc., wie eben sozusagen der Einfluss vom Council for Relationships ist und wie das da so von sich geht. Man kann das jetzt kritisieren, ob die Gruppe mehr Einfluss oder weniger Einfluss haben wollen würde, aber es ist mal ganz interessant zu sehen, wie sozusagen verschiedene Leute in verschiedenen Positionen eben vorhanden sind. Und Council for Relationships gibt auch die Foreign Affairs raus, eine Zeitung, die ich sehr schätze, die lese ich immer sehr gerne, weil man da am ehesten weiß, was passieren wird in der Zukunft, weil es eben nahe an der Macht ist. Man kann Macht kritisieren, aber das ist halt eben sozusagen die Struktur, die wir haben. Also, das ist doch alles Zufall und nichts hat mit irgendwas zu tun. Und ich meine, der Council on Foreign Relations ist auch ein Kanal, den wir auf unserem Kanal als anderen Kanal empfehlen. Ja, genau. Und wenn man generell zu Elitennetzwerken mehr lesen möchte, The Square and the Tower, Networks, Hierarchies and the Struggle for Global Power von Niall Ferguson ist ein sehr gutes, nicht hinvoll Buch über, wie eben Netzwerke agieren. Also, ja, und das. Ich habe echt geschafft, eine Buchempfehlung vor deine weitere Buchempfehlung zu packen. Ja, ich bin schlimm, ich weiß. Du musst dein eigenes Buch nochmal empfehlen, komm. Nee, lieber nicht. Der 1% Doctrine. The 1% Doctrine, Deep Inside America's Pursuit of Its Enemies Since 9/11. Das ist ein kurzes Buch. Ich fand den Text von dem Buch selber nicht ganz so knorke, aber die 1% Doctrine, die zu kennen, das ist halt wichtig. Man hat kurz nach den Anschlägen vom 11. September, hat man sich dazu entschlossen, auch wenn nur 1% Wahrscheinlichkeit zu einer Bedrohung da ist, das voll zu verfolgen mit den Sicherheitsapparaten in den USA. Und es hat zu einigen Kuriositäten und sinnlosen Verirrungen geführt. Und das Buch räumt damit halt ganz gut auf, dass halt sozusagen die paranoide 1%-Strategie eben keine gute Strategie ist, also, und Geld verschwendet. Und ja. Ja, es ist vielleicht eine paranoide Strategie und es wird vielleicht Geld verschwendet. Und ja, da wurden sehr viele Kuriositäten halt verfolgt. Aber ja, ich finde, dafür ist ein Staat da. Und das ist keine Geldverschwendung. Ja, okay. Aber das ist nur meine Meinung. Ist natürlich auch ein Take. Und als nächstes, wenn wir gerade so viele Bücher haben, on Grand Strategy, ist ein sehr geiles Buch über Geopolitik, wo man viel dazu lernen kann. Also generell Geopolitical Theory. Wenn man das meiste aus dem Buch rausziehen will, sollte man Tedlocks, Philip Tedlocks Expert Political Judgment vorher noch hören. Da geht man drauf ein, wie wichtig Expertenmeinungen sind. In der Regel weniger wichtig, wie eine Münze zu werfen. Und On War, Clausewitz und Leviathan von Hobbes sollte man theoretisch auch gelesen haben. Es geht aber auch ohne. Expert Political Judgment generell auch ein Buch, was man kennen sollte. Und wenn man dann Grand Strategy liest mit den anderen, dann hat man richtig, ist man richtig gut informiert in Sachen Geopolitik. Ja, das ist gut und schön, aber kann man alle diese Bücher auch in 7 Sekunden lange Clips zusammenfassen, auf TikTok hochladen? Niemals. Okay, nee, dann sind die nichts wert. Alexandre Afonso, ist der Bruder von Don Alfonso? Okay, egal. A thread about why Germany did not invade Switzerland during World War II. Oh, okay. Ja, das ist auch schon alles. Also, wenn man sich dafür interessiert, der hat ja viele verschiedene Quellen zusammengetragen, warum die Nazis die Schweiz in Ruhe gelassen haben. Hm, gut. Auch journalistische Arbeit, ha? Huh? Historische Arbeit. Hm. War das von Price? Nee, wir haben es schon durch. Das ist einfach nur ein guter Thread mit vielen Quellen, warum Schweiz nicht übernommen worden ist von den Nazis. Und lag es an den Fortresses, Mountain Fortresses oder woran lag es? Eine Mischung aus Ökonomie und Sicherheit. Später hat man Sicherheit mehr hochgehoben, dass es zum Beispiel zu schwer gewesen wäre, anzugreifen. Aber man hat ökonomische Gründe ausgemacht, historisch. Also strategisch-ökonomische Gründe. Also ich würde einfach sagen, dass die Schweiz einfach die Bankkonten für alle verwaltet hat. Das war der Grund. Aber das weiß ich schon. Ne? The global infant mortality rate has plummeted. Die globale so Kindersterblichkeit ist halt super nach unten runtergegangen, so einfach komplett. Außer in Syrien und in Venezuela. Ja. Bürgerkrieg und Sozialismus. In kriegszerstörtem Syrien und sozialistischem Venezuela, ja. Ja, es ist nur so, also das Human Progress, warum wir das öfters einblenden, ist einfach, wir haben viele negative News und man muss sich halt auch vor Augen halten, dass ein Entwicklungsparameter und also die Kindersterblichkeit ist ein Entwicklungsparameter, der immer besser wird. Und Kindersterblichkeit, da hängt voll viel davon ab. Ausbildung von Doktoren, Einrichtungen, Krankenversicherung etc. Also ist ein sehr guter Indikator, wie entwickelt ein Land ist. Und deswegen ist es gut, wenn man sich halt vor Augen hält, hey, wir haben zwar oftmals negative News oder News, dass Sachen sich nicht so gut entwickeln, aber wir haben einen wichtigen Faktor, die Kindersterblichkeit, der immer besser wird. Und die einzigsten Ausnahmen sind halt Extremzustände, in denen sich ein Land befinden können. Also Krieg oder Sozialismus. Ja, genau. Ja. Wo wir gerade bei Statistiken sind, können wir eigentlich auch noch mal kurz zur letzten Sendung kommen. Da haben wir diese Berlin-Statistik uns angesehen, nachdem in Berlin 4-mal mehr Morde geschehen als in anderen europäischen Großstädten und so weiter und so fort. Inzwischen sind wir in den Kommentaren darauf hingewiesen worden, und es gab auch ein paar Presseveröffentlichungen dazu, dass das so nicht vergleichbar ist, dass also die Statistiken verschieden erhoben worden sind und dass gerade in Berlin in diesen angeblichen Morddelikten auch Tötung auf Verlangen und Totschlag drin war, was bei den anderen Städten anders gezählt worden ist. Deswegen in dem Fall so ein bisschen auch zurückgerudert von uns, weil wir die Datenbasis da nicht gut genug kannten. Anscheinend ist es doch nicht so eine große Diskrepanz an Mordfällen zwischen den europäischen Großstädten, wie das der Artikel suggeriert hat. Das ist sehr gut, aber da würde mich dann auch interessieren, wie die konsolidierten Daten aussehen für die anderen Städte. Ja, weil, keine Ahnung, Mord auf Verlangen, macht das wirklich so einen großen Unterschied in der Statistik? Okay. Mich verwirrt viel eher das, was wir da gerade haben auf dem Schirm. Staatseinnahmen in Anführungszeichen, also Einnahmen in Anführungszeichen. 1990 682 Milliarden, 2017 1,5 Milliarden, so plus 115% Anstieg. Bevölkerung 1990 80 Millionen, 2017 83 Millionen, plus 3,7%. Faszinierend, finden Sie nicht? Das ist irgendwie für mich ein sehr harter Fall von einfach Korrelation statt Kausalität und es wird so präsentiert, als sei es welche, aber was glaubt ihr dazu? Vielleicht verstehe ich das falsch. Die Idee, was soll denn da zusammenhängen überhaupt? Die Idee dahinter war, dass der böse Staat uns zu viel Geld wegnimmt. Ja, aber I mean... Wirtschaftliche Entwicklung und so, ne? I mean... Sorry. Der Staat hat immer mehr Geld zur Verfügung und will trotzdem noch mehr steuern. Das ist so. Aber das hat auch was mit 1990 zu tun. Ja. Deswegen war das gar nur so ein halber Witz, die Sachen von 1989 jetzt beizutragen, weil es ja trauriger Faktum ist, dass leider die ehemaligen DDR-Gebiete ja leider die Statistik nicht sehr gehoben haben seitdem. Ja, also ist es halt schon irgendwie einfach nur eine schiefe Vergleich, eine seltsame Korrelation zwischen zwei Sachen, die halbwegs eine Kausalität darstellen könnte. So, die Staatsquote ist gestiegen, also die Kritik ist berechtigt, meiner Meinung nach. Ja, schon. Die Staatsquote ein bisschen runtersenken. Ja, ja, wir müssen ja nicht Frankreich werden, aber... es gibt ja auch Effekte, Wirtschaft fast im letzten nach und... Und waren Staatseinnahmen da in dem Sinne auch wirklich nur die Steuern, die hier im Land gemacht wurden, oder ging es auch darum, dass einfach der Staat mehr Geld hat, weil ich würde das erklären können mit Globalisierung eventuell vielleicht? Ja, aber man muss ja auch sehen, ich weiß ja nicht, inwieweit da schon eine Bereinigung um die Inflationsrate stattgefunden hat etc. Ja, also man muss die Methodologie anschauen. Ja, schaut euch die Quellen an, Kinder, dann wisst ihr Bescheid. Hier würde Greta investieren. 12 Aktien für eine bessere Welt. Ja, und wenn du weiter runter scrollst, da kommt nach etwa 3/4 von dem Artikel, kommt die Übersicht, wo Greta investieren würde. Und ich war total überrascht, Roche, keine Ahnung, wie man es ausspricht, das 4. Und halt bei manchen Firmen war ich echt erstaunt. Also, Roche. Roche. Also. Roche wäre mit R am Ende, ja. Das der Schokolade. Interessant, weil es war doch auch, war Roche nicht auch an diesem Bhopal-Ding zum Beispiel beteiligt? Ja, dachte ich doch. Also, ich habe ganz ironisch Nike gedacht gehabt, aber anscheinend. Ironisch Nike, okay. Und eBay. Okay. Fertigen aber doch in China, oder? Ist das eine Satire-Seite? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe mich auch gerade gefragt. Ey, eBay? Es geht ja Pilla. Handelszeitung aus CH. Ja, ein Artikel, oder? Weil das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was das Unternehmen EMS Chemie macht, aber das ist irgendwo rein oberflächlich betrachtet echt lustig. So Greta Thunberg bewirbt irgendein Unternehmen, das Chemie im Namen hat. Haha. Ja, eigentlich wird sie missbraucht, um ein Unternehmen. Also hier steht ja auch eine extra drunter. Guckt euch den Satz an bei den Quellen da. Wir wissen nicht, ob Greta eine dieser Aktien gekauft hat oder überhaupt Aktien besitzt. Also hat sie nicht mal einen Disclaimer von ihr bekommen. Klasse. Sowas geht gar nicht, wenn es um Aktien oder sowas geht, dass sowas publiziert wird in einer ordentlichen Zeitung. Deswegen. Das ist ja richtig dumm. Das ist ja auch nur die HZ. Kauft die Aktien und entweder kriegt ihr Gewinne oder ihr wisst, an wen ihr euch halten könnt, sage ich dazu nur. Aber Greta Thunberg haftet nicht für verlorenes Geld, ja. Handelszeitung oder warum? Wow. Wir wissen nicht, ob Greta an diese Aktien gekauft hat oder sonst welche besitzt. Klasse. Ja gut, ja toll. Kannst genauso irgendwelchen Menschen von der Straße fragen. Wirtschaft. Luisa Neubauer lehnt Kaiser Angebot ab. Ah, okay. Ja, Leute von der Straße können Aufsichtsrat da zu sein, ne? Die Leute von der Straße können jetzt auch Aufsichtsratsposten wahrnehmen, ja, wenn es nach dem hier geht. Auf jeden Fall. Also der Käsige, der hat ihr einen Aufsichtsratposten angeboten, ja, ernsthaft? Ja. Ja, prinzipiell finde ich das schon, glaube ich, dass das irgendwie machbar ist. Sitzt im Aufsichtsgremium, ja. Und das passiert direkt auf der Weltbühne. Mittendrin, so, das sieht man alles. Die sitzt nirgendwo und es ging auch nicht um Siemens selber, sondern um eine Tochterfirma. Und sie hat das abgelehnt. Und es ist im Prinzip ein PR-Stunt, denke ich mal. Ja, diese oder was? Das ist lächerlich. Es geht um eine Mine, ich glaube, war es in Australien? Meine ich, und diese Mine gehört einem indischen Konzern und die wollen da Infrastruktur hinlegen, um die Kohle abzutransportieren. Und das Einzige, was diese Siemens-Tochterfirma liefern soll, ist die Signalanlage für die Bahn, die da fahren soll. Und daran ziehen sich diese Leute hier, Luisa und Co., hoch und wollen das verhindern, dass da eine Signalanlage gebaut wird. Die Bahn wird sowieso gebaut, die Mine wird sowieso gebaut, alles wird sowieso gebaut. Aber wenn Deutschland ihnen die Signalanlage nicht liefert, können sie den Laden zumachen, bin ich mir sicher. Wird ein Ersatzprodukt haben oder irgendwer sonst. An der Stelle wäre es ja einfacher, ihnen die Signalanlage einfach zu gönnen, damit die Sicherheit haben einfach. Ja, ich sehe schon, wir werden gute Freunde werden. Gut, ja, Herr Käse hat doch im Prinzip auch gesagt, so, pass auf, hier hast du einen Aufsichtsratposten, dann kannst du nächstes Mal, wenn sowas ist, kannst du frühzeitig Bescheid sagen und dann deine Lösung bringen. Aber sie hat ja keine Lösung. Mit sich in der Signalanlage, was soll das auch? Kannst du dich entweder zurückziehen aus dem Geschäft oder nicht? Zu empfehlen, sich zurückziehen aus dem Geschäft, das wäre natürlich nicht so schlau als Aufsichtsratsbeteiligte. Ja, das wäre auch interessant zu schauen, was sie sich da so zurecht. Ja, dann kann man nämlich, ich muss ja nicht mehr was machen und nicht nur blöde rumlabern. Ne? Das ist ja der Punkt so. Und das wollte sie natürlich nicht, so klar. Also du sagst, ihr wurde das vorgeschlagen, weil sie sich halt so präsentiert, als hätte sie Lösungen und ja, okay, verstehe. Ja, vielleicht auch ein bisschen einfach nur, um sie in eine Ecke zu drängen oder so mit ihrem blöden Gelaber, ne? Dass das eben nicht reicht, einfach ein blödes Gelaber. Okay. Ja, RWE sieht die Zukunft des Ökostroms in Asien nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, ich habe den eingereicht, aber ich weiß gar nicht mehr so genau, warum. Ja, bei RWE ging es mir eigentlich um was anderes. Um den Windstrom, der nämlich in Deutschland nicht mehr gefördert wird. Und das hat, also wird auch nicht mehr, machen ja auch viele nicht mehr, irgendwie so einen Aufbau in Angriff zu nehmen. Und das begründete die Chefin von RWE in einem anderen Artikel. Ich weiß nicht, kommt das noch vielleicht, Chris? Ich weiß nicht mehr, warum ich das eingereicht habe. Das war, glaube ich, ein Fehler. Naja, wie bei RWE setzt man da nicht mehr so drauf, weil das irgendwie zu langwierig geworden ist mit den Verfahren, mit den Genehmigungsverfahren und so weiter. Nicht nur wegen der Anwohner, sondern einfach auch wegen der Ämter, weil irgendwelche, vor allen Dingen, weil Tiere gefährdet sein könnten und so weiter. Das ist teilweise sehr kompliziert. Und dann setzt man eben erstmal auf andere Dinge. Ja, hier gibt es dann noch so ein anderes Solarkraftwerk, das auf eine andere Art funktioniert eben als diese normalen Solardinger. Nämlich so, dass da in der Mitte von ganz vielen Spiegeln eine Säule ist, die mit Salzkristallen oder sowas gefüllt ist, die sich dann wiederum verflüssigen und anschließend Wasser aufheizen und damit dann eine Turbine antreiben. Das Ding rechnet sich aber wohl leider nicht, auch wenn das schade ist, weil die Technik finde ich eigentlich ganz gut. Und die Technik hat auch den Vorteil, dass man da ein bisschen länger Strom draus ziehen kann, weil das Salz nämlich nicht sofort sich wieder abkühlt, wenn da die Sonne ausfällt, sondern noch eine Weile weiter Strom produzieren kann. Ja, leider nicht so richtig konkurrenzfähig von der mit Kosten her, wisst ihr das auch, ne? Ja, das schade. Ja. Die Überschrift ist klasse, Strom war zu teuer. Ja. Was ist eigentlich aus Desertec geworden? Erinnert euch noch daran? Strom aus der Sahara, aus Solarkraftwerken für Europa? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, der Typ hat das irgendwie nicht hingekriegt, dass er genug Unterstützer bekommen hat, also nicht genug Kohle zusammenbekommen hat. Die Araber wollen aber doch irgendwie in Saudi-Arabien wollen doch auch ein Solarkraftwerk machen. Auf so eine ähnliche Art wie dieses. Und die haben gesagt, sie könnten das irgendwie konkurrenzfähig machen. 4-5 Cent oder sowas, Kilowattstunde. Was halt auch echt. Ja, aber ich aber nicht aus dem Außenstand, sagen wir so. Was halt auch krass ist, ist diese Nachricht hier. Wasserstoff, Methanol und künstliche Kraftstoffe. Es wäre ein Desaster für Volkswagen. China erwägt teilweise Abkehr vom Elektroauto. Also allein einfach nur das. Ich kann nicht, wieso wäre das ein Desaster? Die bauen doch Verbrennungsautos. Wieso können sie denn dann nicht andere Sachen verbrennen? Wo ist das Problem, VW? Aber das Krasse ist halt, wie ich finde, ist halt, dass China so viel Pull hat, so als Markt, ja, dass wenn sie einfach schon erwägen, teilweise sich von so einem Elektroauto halt abzukehren, so nicht ganz komplett drauf abzusteigen, so, ne, dann ist das schon ein Desaster für Volkswagen hier. Wow, das ist krass. Ja, wahrscheinlich, weil sie damit gerechnet haben, dass sie da irgendwelche Dinge loswerden, ne? Darauf produziert haben, würde ich mal sagen. Ja, aber macht man da nicht irgendwie Prognosen? Ja, sie haben sich darauf eingestellt, vor allem die Chinesen haben ja auch Quoten eingeführt, ne? Also vorschriftmäßig so muss man irgendwie in seiner Flotte gewisse Menge an E-Autos haben und da hat natürlich VW es dann gehalten und ja, wenn sie da jetzt abkehren von, dann muss man die Produktion wieder umstellen. Naja. Ich empfehle hier an dieser Stelle auch nochmal ein Buch und zwar Ferdinand Dudenhöfer, Wer kriegt die Kurve? Ein 4 Jahre altes Buch, wo das alles drinsteht. Warum das so ist und wie es sich entwickeln wird und ja. Ja gut, so Produktionsstraßen umzubauen oder so, ne, das dauert ja schon eine Weile, ist schon klar. Ja, nur jemand wäre schon gut, wenn man auch mal wüsste, wo es hingeht. Ne? Wenn die Chinesen sich da auch irgendwie dauernd in eine andere Richtung drehen, ist auch nicht so schön. Ne? Und hier gibt es noch eine Messe in Vegas, ne? Die CES läuft. Da hat ja auch Sony ein neues Auto vorgestellt, also Sony hat sein erstes Auto vorgestellt, auch ein Elektroauto halt. Und da erzählen die deutschen Autobauer eben angeblich nur noch zu den Helfern. Zu den Degradierten, heißt es hier. Ja, gut, von BMW und so weit kam jetzt nichts Besonderes tatsächlich. Die haben irgendwie einen BMW einen Sitz vorgestellt oder so. Herzlichen Glückwunsch. Und die ja, anderen dann eben ein bisschen intensivere Sachen, wie gesagt, Sony mit dem Auto. Und Bosch natürlich mit vielen Einzelteilen, die da irgendwie in den einzelnen Autos verbaut sind. Wie viel hat man aber nicht rausgekriegt, weil Bosch möchte nicht, dass man das weiß, wie viel in dem Sony-Auto von Bosch ist. Warum auch immer, ne? Vielleicht weiß er das überhaupt nicht mehr, dass überhaupt mal irgendwas von Bosch war oder so, aber das müssen sie ja selber wissen, wie sie damit umgehen. Ne? Toyota hat angekündigt, eine ganze experimentelle Stadt zu bauen. Das finde ich eigentlich das Interessanteste, um autonomes Fahren und Ähnliches in einer kontrollierten Umgebung optimal entwickeln. Ja, auch das, ne? Ich habe auch eine Firma, die hat ein Auto irgendwie autonom fahren lassen durch die Stadt, beziehungsweise wohl sogar mehrere in Vegas zu der Messezeit. Aber kein deutscher Autobauer, die haben auf Nachfrage sowas gesagt wie, nee, sowas machen wir nicht, das ist zu gefährlich. Ja, das Archive ist im Eimer. Das war auf jeden Fall von Price, irgendwas mit Turkstream. Kannst du nicht einfach das Original aufmachen jetzt kurz? Ja, okay. Ich habe gerade auch gesehen, dass der Artikel ist hinter einer Paywall. Ja, der Artikel selbst eine der wenigen Subscriptions, ich habe. Aber gut, Pipeline Politics, ich halte es kurz. Die Turkstream Pipeline, das ist quasi eine Pipeline durch das Schwarze Meer von Russland in die Türkei, ist jetzt fertiggestellt worden. Also fast fertiggestellt worden. Das erste Gas ist geliefert worden. Muss noch ein bisschen mehr Infrastruktur aufgebaut werden. Aber ja, es geht ja gerade um die neuen Pipeline-Projekte im Mittelmeer, wo Israel und andere Länder involviert sind. Und diese Turkish Stream Pipeline ist auch Teil dieses Infrastrukturnetzes. Ja? Wenn wir uns die gesamte Pipeline-Infrastruktur anschauen, ist es nämlich so, dass viel mehr Gas importiert werden muss von Südeuropa, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind, um nachhaltig das ganze Erdgas, was in Nordeuropa ankommt, nach Südeuropa weiterzuleiten. So, da gab es ein Projekt, was geplant war. Das war die sogenannte South Stream Pipeline. Ja, von Russland durch das Schwarze Meer nach Bulgarien und weiter durch Serbien, Ungarn, Österreich, Italien. Die waren alle daran angeschlossen, allerdings aufgrund von politischen Querelen zwischen Russland und Bulgarien, wo die Amerikaner halt wegen ihrem Flüssiggas auch sehr eingewirkt haben, ist diese Pipeline nicht realisiert worden. Und deswegen gibt es ja jetzt diese ganzen großen Konflikte im Mittelmeer mit der Türkei auf der einen Seite und Israel und Griechenland auf der anderen Seite und Zypern in der Mitte. Wer halt das Erdgas liefern darf nach Südeuropa. Die Amerikaner spielen da halt nur über die Bande mit Ägypten mit. Ja, letztens hatte ich das nur im Nebensatz erwähnt. Allerdings muss ich sagen, die ganze Erdgasangelegenheit mit Flüssiggas-Tanker-Terminals, dass quasi aus Amerika nach Ägypten Flüssiggas exportiert wird und von Ägypten dann nach Europa gepumpt wird durch eine Pipeline. Das hat doch eine Dimension, die ich unterschätzt hatte. So. Die Polen fahren ja eine ähnliche Strategie. Und ja, das nur noch mal, um das Bild der Pipeline-Politik in Europa noch mal ein bisschen zu klarzustellen und warum es halt überhaupt diesen Konflikt gibt. Weil Südeuropa braucht Gas, ist auf Gasimporte angewiesen und das meiste Gas kommt halt in Nordeuropa an und es gibt einfach nicht die Kapazitäten, das weiterzuleiten. So. Ja, mein sehr seltsamer Artikel von der South China Morning Post. Hier sind einfach sehr viele verschiedene Sachen drin. Einerseits die Schweinepest, unter der China ja sehr leidet im Moment und auch in Kanada ist es ein sehr großes Problem. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, wenn man ein Problem hat und dann hat man ein semi-kapitalistisches System wie China, da kann es halt schon mal vorkommen, dass der Konkurrent halt ein Stück kontaminiertes Schweinefleisch über den Zaun wirft, damit die Produktion den Bach hinuntergeht. Und das ist jetzt wohl teilweise so, dass sich irgendwelche Unternehmen in China gegenseitig mit Drohnen bekriegen. Und diese Drohnen, die transportieren halt dieses kontaminierte Schweinefleisch in die Farmen. Die haben auch einen Radapparat, ja. Die Händler, die Leute, die halt diese Farmen haben, die müssten sich halt irgendwie dagegen wehren. Und deswegen haben die diese GPS-Bombs, ja, dass halt die Drohnen nicht mehr die GPS-Koordinaten abrufen können und nicht mehr wirklich funktionieren. Das beeinträchtigt allerdings den Flugverkehr. Ja, und wie es nun mal so ist, hat die chinesische Regierung jetzt den Unternehmen die freie Hand gegeben, gegen diese Sachen vorzugehen, aber die Drohnentechnologie, diese GPS-Bombs, die Anti-Drohnentechnologie wurde denen abgenommen. Sie mussten aber keine Strafe bezahlen. Einfach ein sehr interessanter Artikel, um den Wahnsinn darzustellen, der sich gerade in China abspielt, in diesem semikapitalistischen System. Sehr interessant. Sehr interessant. Da schickt ein Unternehmen Drohnen mit kontaminiertem Fleisch zu einem anderen Unternehmen um für den ruinösen Wettbewerb. Ja, für mich ein Zeichen, dass die auch ihre Bevölkerung nicht so in den Griff kriegen, wie sie immer tun. Ne? Unglaublich. Ja. Und der Staat macht nichts. Der Staat sagt, ja, okay, der Flugverkehr, der ist eingeschränkt, gib mir mal das Ding her und hier hast du noch mal drei Leute, die bewachen jetzt deine Fabrik und ja. Ja, Netzpolitik.org hat mitgekriegt, was wir alle wahrscheinlich nicht mitgekriegt haben, nämlich, dass sich die CDU auf ihrem letzten Parteitag zum Einsatz freier Software entschieden hat, also Linux und Konsorten. Das hat einige Gründe, das kann man dann nachlesen bei Netzpolitik.org unter anderem. Und auch noch viel, viel mehr, deswegen will ich gar nicht groß eingehen. Er hat sehr viel über Software geschrieben, was irgendwie gar nicht so das Thema war. Nur am Anfang eben gesagt, dass die CDU das einsetzen möchte und das bedeutet natürlich auch, dass sie das politisch dann möchten. Dementsprechend auch in allen Verwaltungen und so weiter. Ein ganz wichtiger Grund ist Nachvollziehbarkeit und freie Software für die Anwender. Also, dass man nicht ein Programm kaufen muss, wenn man zum Beispiel seine Steuererklärung machen möchte. Das sind so Dinger, die momentan eben noch existieren und aber weg sollen, wenn es nach der CDU geht. Finde ich gar nicht so schlecht. Das ist einfach nur mal eine Meldung, ne? Über diese. Ja, aber ich krieg gleich so ein Flashback zurück zur CSU und SPD ja, war das schon in mal München, gegeben, das Projekt Linux, Limux, irgendwann abgebrochen haben, weil es halt nicht hingekommen ist. Naja, das war ja irgendwie so gewollt, ne? Also das ist nicht wobei, hingekommen. Ne, Staatsinteresse in einem Wirtschaftszweig, aber auch immer heißt, dass das danach dann in der Regel aufblüht. Also wenn jetzt zum Beispiel Staatsquote durchdrücken würdest, dass der Staat nur noch grüne Energie haben darf, dann wäre das für die grüne Energiebranche super gut. Und genauso kann es sein mit eben der freien Software, falls das wirklich so eintritt. Also Space Force. Ja, Space Force News. Die Space Force ist ab jetzt offiziell ein weiterer Arm des US-Militärkomplexes. War vorher ja immer der Air Force angeordnet. Alles, was mit Space Surveillance zu tun hatte oder anderen Sachen. Natürlich gab es immer noch die NRO. Die National Reconnaissance Organization, die hatte auch noch ihre eigene Befugnis. Allerdings diese Sachen von der Air Force und von der NRO sind jetzt halt unter der neuen Space Force zusammengefasst worden. Ich habe was Neues gelernt, und zwar, dass die Space Force nicht nur militärisch aktiv ist, sondern auch kommerziell, also privat. Weil, Konkurrenz für Elon Musk. Nein, ganz im Gegenteil. Okay. Ganz im Gegenteil. Nicht als Konkurrenz, sondern als Facilitator, also quasi als Incubator, als helfende Hand. Mhm. Ja, das macht auch vieles sehr klarer, weil in diesem Artikel geht es um den Einwing in der Peterson Air Force Base, glaube ich, oder Vanderbilt, egal. Die quasi die kommerziellen Starts überwacht, ja. Da geht es um Luftraumüberwachung und dass man nicht mit irgendwelchem Weltraummüll zusammenstoßt, bis hin zu Koordination mit anderen Ländern, die irgendwelche Raketenstarts haben und so weiter und so fort. Das ist ja alles eigentlich gar nicht so militärisch, aber jetzt ja. Es war der Air Force angeordnet aber nicht untergeordnet. Und jetzt ist es der Space Force untergeordnet. Das heißt, jeglicher kommerzieller, private Raumfahrt, die aus Amerika oder mit amerikanischer Kooperation stattfindet, ist militärisch. Das ist neu. Das gab es vorher nicht. Das hat die NASA so nicht gemacht. Und dass halt Elon Musk beispielsweise seine Starlink-Raketen halt nicht mit der NASA in Kooperation hochschießt, sondern mit der Space Force, das ist schon sehr interessant. Das ist schon sehr interessant. Und interessant sind auch die ganzen UFO-Sichtungen, die es halt, die es letztens in letzter Zeit gibt, wegen den Starlink-Satelliten, weil die ja in so einer geringen Umlaufbahn sich bewegen. Und was auch total dämlich ist, wo ich mir gedacht habe, sag mal, hat da keiner vorher drüber nachgedacht, die kommunizieren teilweise untereinander per Laserfunk. Ja, und das sieht man halt auch von hier unten und das sieht dann irgendwie aus, als ob die sich gegenseitig beschießen oder so. Und Hat er da extra gemacht? Ich finde das einfach nur als sehr lustigen Ingenieur-Fehler, dass man nicht vorhergesehen hat, dass es irgendwie sehr seltsam aussieht, wenn die Satelliten sich gegenseitig mit Lasern beschießen. In der niederen Umlaufbahn, die Umlaufbahn soll dann noch erhöht werden. Die Satelliten werden jetzt einige Zeit da belassen, um zu sehen, okay, welche Satelliten überleben, welche nicht. Und die, die nicht überleben, die können einfach verglühen und die anderen, die starten ihre Triebwerke und gehen in die obere Atmosphäre. Hat ja schon mal erwähnt. Deswegen wird es weiterhin sehr viele UFO-Sichtungen geben in den nächsten Jahren, weil mit jeder Rakete schießen die mindestens 60 Satelliten hoch. Mit jeder Rakete schießen sie 60 Raketen. Mit jeder Rakete schießen sie 60 Satelliten hoch und sind tausende von Satelliten, sagen wir es einfach nur so. Mhm. Ja, also wenn ich als Präsident der US Space Force gewählt werde, werde ich dafür sorgen, dass ein Piu-Piu-Modul installiert wird, damit wenn Satelliten sich gegenseitig beschießen, wir das hier auf der Erde hören, wieder so Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu. Ja, das finde ich sehr gut, Perfekt. Aber es ist ja unter anderem in der Diskussion, diese Satelliten halt nicht nur für Telekommunikation zu benutzen, sondern auch Energiesachen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, technisch. Da müsste man wahrscheinlich andere Satelliten hochschießen. Aber nochmal der Punkt, diese ganzen kommerziellen Satellitenstarts, die laufen alle unter militärischer Ägide. So, das ist neu. Ja, das hier ist die Zukunft. Smart Vision im Auge von der Messe jetzt. Computer in deiner Kontaktlinse, Videos aufnehmen, Websurfen und Gesichtserkennung und Objekterkennung und Fotos machen. 1984, bitte nicht gruseln, bitte hier nicht gruseln. Das Display? Das ist voll Cyberpunk, Mann. Ich habe das mal in Black Mirror gesehen, das ist voll cool. Ja, super. Und da ist dann ein kleiner WLAN-Sender in deinem Auge, der die Bilder irgendwie auf dein Handy schiebt, oder was? Man kann vielleicht mit deinem RFID-Chip unter der Haut kommunizieren. Oh. Alter, was ist, wenn du einfach mal, keine Ahnung, aus Versehen irgendwas im Auge hast und du bewegst so das Ding und dann hast du da... Du hast ein Foto gemacht aus Versehen. Hast eine neue Küche gekauft. Morgen geliefert. Warum bin nur ich um mich 10? Ich habe den Prototyp ja auf der Messe ausprobiert, aber mich hat das genervt, überall diese diese Botschaften hier. Gehorche, konsumiere. Also ich fand das zu plakativ. Du musst einfach so zwei solcher Kontaktlinsen verwenden, für eins für jedes Auge, weißt du? Und dann noch die Brille aufsetzen von They Live, weißt du? Und dann siehst du die Welt wirklich, wie sie ist. Da kannst du die Aliens endlich auch filmen, damit die anderen Leute glauben. Kannst du so Livestreams mit den Aliens machen und auf TikTok hochladen. Als ob man ein Schwein schminken würde. Ach, den könnte ich auch mal wieder gucken. Ich finde diese Kontaktlinsen sehr gut für Jogging im Wald. Ne? Da kann man gucken, welche Kräuter sind das. Kann man so einen Algorithmus installieren, der Kulturmarxismus erkennt. Und dann bist du im Wald und dann so Kulturmarxismus 0%. Das ist eigentlich cool. Die App sollten wir, auf jeden Fall schreiben. Also. Auf jeden Fall. Dann guckst du einfach irgendwie so einen Fuchs an und es ist so Kulturmarxismus 1% und dann so 1% ist viel zu viel, wir müssen den Wald niederbrennen. Ja, das hängt davon ab, ob es ein roter Fuchs ist. Genau. Ja, der Fuchs versus Hedgehog, der kommt in Grand Strategy 4, also wenn ihr mehr über Füchse und Igel wissen wollt. Kulturmarxismus. Und den faminösen Aufsatz von Isaiah Berlin, also sehr wichtig. Man muss aber vorsichtig sein, wenn man dann Stokowski liest oder Jakubi Farah oder so, die Splitter von der Linse sind sicher schwer zum Auge zu entfernen. Ja. Forms oder was? Kulturmarxismus Overload und dann knackt's kurz und dann ist sie in 1000 Stücke zersprungen. Weißt du was, aber ich glaube so diese Linse, ne, die hilft einem, das zu zerschmettern, was der Freiheit schadet. Ihr fördert, was der Freiheit dient. Ja. Naja, zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht gendern, geht in den Wald, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Kulturmarxismus. Oh ja. Und ich verspreche euch, ich werde die Kontaktlinsen im Auge behalten. Ja. Ah, bist du lustig, ja. Und die ganzen anderen Themen natürlich auch. So. Genau. Macht's gut, Leute, bis nächste Woche. Haut mal in den Wald. Habt eine schöne Woche. Und Miete pro Kopf. Lasst euch nicht gendern. Lest Miete pro Kopf. Achso, Miete pro Kopf, ach ja. Ah ja, gutes Buch, hab ich gehört, ja. Oh, ist noch recht neu, ne?